Prozent. Macht das. Läuft. Ich hab schon zu. Sollen wir alle zum Synchronisieren pingen? Pong. Pong. Ping. Das hat okay, jetzt noch einen Schluck Kaffee und dann geht's noch. Okay. Hallo, willkommen zu Humoralpathologie, dem Torch der deutschen Podcast-Szene. Und heute sind wir ein bisschen veränderter Besetzung. Und zwar ich, Roger, dann Henrik. Oma Tazat. Ja. Dann Balbora, der Elfenbeauftragte. Auch bekannt als Tim.com in seiner letzten Nacht vor der Auslieferung. Genau, PC-Tim. Und ein selten gewordener Gast, die Becker, ist da. Ja, das stimmt. Alles, ja, was du sagst, stimmt. Und damit sind alle Fans wieder versöhnt mit uns. Ich kann schon mal im Voraus sagen, vielleicht schaffe ich es gar nicht, die ganze Folge da zu bleiben, weil ich ein bisschen krank bin. Aber im Geiste bin ich bis zum Schluss dabei. Ah, oh, wie schön. Das ist die Spirit, die wir wollen und auch jedes Mal an den Tag legen, wenn wir unseren tollen Podcast aufnehmen. Der Henning, der unser Kriegsberichterstatter, ist heute leider nicht da, wie ihr schon gemerkt habt. Der ist gerade beim Rapperkrieg in Köln zugegen und das macht alles die Sache viel zu heikel, weil Ratar ist jetzt ja auch wieder auf freien Fuß. Ja. Und ich habe gehört, der will jetzt Blutrache nehmen an Pull 1, Zeins, Teins, Nullen oder wie der heißt. Jan Böhmermann. Ja, zu Recht. Ich hoffe, der kriegt mal sein dummes Maul gestopft. Und sonst sind ja eh schon immer so viele Mausklicks auf Hennings Tonspur, als ob seine Maus so eine blöde Tech-9 ist oder was die halt haben, die Rapper. Und wenn jetzt noch wahrhaftige Tech-9 oder irgendwelche Granateinschläge im Hintergrund dazukommen, das wäre echt zu viel rausgeschneide und deswegen haben wir ihn heute verbannt. Völlig zu Recht. Das ist hoffentlich in Ordnung für alle. Ja, ja. Zu Recht. Ne? Ja. Ja. Ich will auch mal Blutrache nehmen. An wem denn? Blutrache ist die beste Rache. Ja. Meine Hobbys. Das steht noch aus. Meine Hobbys. Billard und TBT. Lesen und Blutrache. Ja. Nee, das fand ich irgendwie ganz interessant, was da in diesen ganzen Boulevard-Magazinen stand zu diesem Rapperkrieg, der, ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt wirklich einer war oder ob da sich nur irgendwelche Leute gestritten haben und einer angestochen wurde und dann wurden, glaube ich, nur Patronenhülsen gefunden. Ich weiß nicht, ob da mal eine richtige Schießerei oder sowas war. Aber das war dann immer gleich die Rap-Brüder und die Brutalo-Geschwister und was auch immer da alles dabei waren und Ratar. Die Brutalo-Geschwister. Und dann war Haftbefehl international die gegen Ratar. Peter und Jonas Brutalo. Das kennst du auch von zu Hause, Becker, ne? Ja, klar. Brutalo-Geschwister kennt doch jeder hier, der mehr als 3 Geschwister hat. Ja, stimmt. Ist doch normal. Leider, leider. Das stimmt. Achtung, Nase putzen. Kein Problem. Köstlich. Hoffentlich hast du die Nase. Köstlich, köstlich. Filter davor gemacht. Das wird heute statt den Mausklicks von Henning rausgeschnitten. Und dann war ja Haftbefehl gegen Ratar und dann hat Haftbefehl der Rapper gesagt, nein, der hat nichts gemacht. Ist das wirklich? Erfindest du das jetzt alles? Weil ich habe davon gar nichts mehr bekommen. Nein. Ja, weil liest du nicht die, weiß ich auch nicht. Das, die Laut.de oder so. Wie das heißt. Ach nein. Nee, das kam nur bei den ganzen komischen Bildzeitungen und so. Aber da wäre auf jeden Fall eine gute Screwball-Komödie drin gewesen, wo man mit Haftbefehl jemanden sucht und Haftbefehl fragt die ganze Zeit, wer ich? Wen muss ich suchen? Wen muss ich suchen? Gute alte Hafti. Aber der muss jetzt ja zu Ratar halten, weil die haben ja gerade ihr Doppelalbum, ihr Kollabo-Album rausgebracht, das ganz schön gut ist. Not. Na, es geht. Es ist nicht so schlecht, aber... Oh, jetzt pass auf. Nicht, dass es auch noch uns erwischt. Ja, das Schöne ist ja, dass die haben ja dazu so einen Actionfilm aufgenommen. Also man kann zu jedem was Single oder zu 3 Singles bis jetzt haben die immer so einen 15-Minuten YouTube-Clip gemacht, wovon 2 Minuten das Lied ist und der Rest ist so, die essen bei Ratars Tante oder Mutter oder so irgendwelche komischen Sachen. Und dann explodiert wieder alles. Wir haben ein richtig schönes Budget dahinter, als ob die so Action Concept oder so angeworben haben, mit denen mal einen Kurzfilm aufzunehmen. Aber die Story ist echt richtig schön langweilig. Wenn der ganz raus ist, dann gucken wir das mal back-to-back mit R. Kelly oder so. Auf jeden Fall. Würdest du sagen, Ratar ist der Torch für irgendwas? Ich weiß nicht, von welcher der Torch welcher Generation Ratar ist. Ich glaube, der ist eigentlich auch schon zu alt. 68er. Der Torch der Vor-Materia-Generation. Der Torch der Ali Boumaier-Generation. Ich habe auch das Ali Boumaier-Album jetzt nochmal gehört. Das ist total gut, weil jede zweite Zeile ist irgendwie, ich bin dick. Ein nie endender Quell der Freude. Und er sagt, wenn du dich fragst, wo der Handabdruck auf deinen Nacken herkommt, dann sei dir gewiss, Ali war es oder so. Das fand ich schön. Nacken klatschen mit Ali Boumaier. Nee. So, weiter geht's, ne? Im Programm. Ja, weiter geht's wie immer mit Ursprungsnamen. Du sagst wie immer und langsam stimmt's auch wieder. Langsam stimmt's auch wieder. Diesmal haben wir eine E-Mail bekommen von Martin, der schrieb, Moin, liebe Humos. Long-time Reader, First-time Rider und so weiter. Dann flow wie Daniel. Nee, da muss man erst eine lange Pause machen, bevor man die nächste Zeile. Das stimmt. Damit Becker niesen kann und man sich einen Rhyme überlegen kann. Da ich der letzten Episode entnahm, dass ich dann wohl so der letzte Stammhörer ohne Ursprungsnamen bin, möchte ich an dieser Stelle unterwürfigst darum bitten, diesen Makel zu beheben und mir einen zuzuweisen. Weist man die zu? Vergibt man die? Wie auch immer. Ich hätte gern so einen, damit ich in meinen Ausweis und so weiter. Und weil ich dabei bin, würde ich auch gern einen für meinen Freund Hauke beantragen. Gern auch was Unanständiges, sowas freut ihn unangemessen stark. Ansonsten, weiter so läuft. Zur Zielgruppenoptimierung, ich verwende euren Podcast als eine Art betrunken mit Freunden würden Bullshit-Reden aus der Konserve. Wenn man mal keinen Bock hat, seine verpeilten echten Freunde an einen Ort zu koordinieren, einfache Moralpathologie anmachen und seinen Fake-Freunden zuhören, als wäre man dabei. Nice. Solidarische Grüße, Martin. Echt nice. Also Fake-Freund zu sein, ja. Das lässt es mir immer warm ums Herz werden. Also habe ich mir das schon vorgestellt. So benutze ich das ja auch ungefähr. Ach was, wir machen so viel hart recherchierte Themen hier. Wenn ich sage, ich habe da irgendwas über den Rapper-Krieg gelesen, das stimmt vielleicht. Da kann man vorstellen, dass du das hart recherchiert hast, aber... Das merkt man dann ja nicht unbedingt am Ende im Podcast. Hart recherchiert in der Bild-Zeitung. Derbe recherchiert. Derbe Ursprungsname für Martin ist Kota Ako. Und für Hauke ein unanständiger Ursprungsname. Ich glaube, das geht nicht, aber das ist ja schon unanständig, wenn ich einfach sage Poco. Oh, oder? Das klingt schon derbe. Ist das das? Na, okay. Nee, nicht wirklich. Man kann die nicht unanständig machen. Außer wenn man vielleicht irgendwie ein, weiß ich auch nicht, ein Anagramm aus Flachwichser macht oder so. Das machen wir nicht. Also das ist auch so ein Niveau. Auf dem Niveau können wir nicht channeln. Gerade. Schöner Ursprungsname, beides. Oh Gott. Du klingst ganz krank. Ich? Nein, ich doch nicht. Ich klinge ganz normal. Wenn man am kränksten ist, soll man am besten anfangen, sein Programm durchzuziehen. Dann ziehe ich mal an euren Ohren. Aua. Nein. Ich habe ein schönes Thema, vielleicht. Findet ihr das auch schön? Vielleicht. Ich sollte an meinen Pausen in den Sätzen arbeiten. Denn yo. Ich habe auch ein schönes Thema. Vielleicht findet ihr das auch schön. Ich komme rein. Und zwar ist mir neulich mal aufgefallen, dass die meisten Stars gar nicht so ihre richtigen Namen benutzen. Und von denen, wo man denkt, das sind die, also das sind dann Pseudonyme, dann sind es ihre echten Namen. Das ist dann immer so verwirrend für mich gewesen. Deswegen habe ich mal zusammengestellt, wer zum Beispiel ein Pseudonym benutzt oder nicht. Und dann habe ich auch noch ein paar schöne so Zweitnamen gefunden. Die könnt ihr dann auch alle raten. Das ist eine schöne Aufgabe für euch. Eine Aufgabe oder ein Quiz? Eine Aufgabe. Eine Quizaufgabe. Aufgabe. Also meine Reihenfolge ist jetzt Roger Tim Henrik. Mhm. Und da fange ich mit Roger an. Sinnvoll. Roger. Das war überraschend. Ich weiß, ihr wart jetzt nicht darauf vorbereitet, deswegen habe ich was Einfaches für dich. Ist das ein Pseudonym oder ein echter Name? Madonna. Das ist ein Pseudonym. Das ist falsch. Die heißt wirklich so. Die heißt Madonna Louise Ciccone. Okay. Krass. Also eine Italienerin. Das ist ein interessanter Name. Ja, wer hätte das gewusst von euch? Alle. Das ist ja 50-50. Alle. Na, ich offensichtlich nicht. Ja, ich auch nicht. Oh, echt? Ich wusste, dass die diesen italienischen Nachnamen hat, aber ich dachte, sie hätte auch einen anderen Vornamen. Nee, die heißt gebürtig Madonna Louise. Unglaublich. Ja, verrückt, ne? Gut. Dann Tim, deine Chance. Und dann macht die immer so Schweinkram. Pseudonym oder echter Name? Thomas Anders. Pseudonym. Ist richtig. Der Mann heißt nämlich in echt Bernd Weidung. Wie? Bernd Weidung. Ha. Weidung? Wie dumm, aber Weidung. Weidung, genau. Warum nennt man dann sich anders? Also wenn man Bernd heißt, dann ist es auch egal, anders, ob man sich jetzt Bernd oder Thomas nennt, oder? Ja, also... Was war denn das für eine Zielgruppe? Der war vielleicht einfach nicht so kreativ mit seinem Pseudonym. Hm. Deswegen denkt auch jeder, das kann gar kein Pseudonym sein, weil das klingt so normal. Aber wenn man Bernd Weidung heißt, möchte man vielleicht doch lieber Thomas anders heißen. Jeder denkt das offensichtlich nicht. Sonst kann man ja nicht mit Dieter Bohlen mithalten. Ist das denn ein Pseudonym oder? Nee, das ist tatsächlich sein echter langweiliger Name, Dieter Bohlen. Gut, dann Henrik. Okay. Pseudonym oder echter Name? Donald Trump. Da würde ich sagen Pseudonym. Falsch. Och, er heißt Donald John Trump. Der ist doch eigentlich Trumpf. Trumpf, ja. Aber ich glaube nicht, dass er noch Trumpf hieß, nee, aber nee, sein Urgroßvater oder sowas. Ja. Der hieß bestimmt auch Trumpf und er war nur irgendwie Sachse oder so. Und hat gesagt, ich heiße Trumpf oder irgendwie so. Der war Bayern. Pfälzer. Ja, der sich selbst schon erklärt sich das. Ja. Ach, es macht alles viel mehr Sinn jetzt, wenn man weiß, dass er Pelzer ist. Ja. Gut. Roger, ein Fall für dich. Pseudonym oder echter Name? Stan Lee, der Comic-Autor. Sag ich mal, echter Name. Ist leider falsch. Der heißt Stanley Martin Lieber. Aber wenn man Stanley seinen ersten Namen komisch schreibt, dann stimmt es. Oder wenn man die erste Silbe seines ersten Namens und die erste Silbe seines letzten Namens nimmt, dann stimmt es auch. Ja. Ja. Stanley Martin Lieber. Stanley. Mhm. Stanley. So. Okay. Tim. Der blöde Opa, den mag ich auch gar nicht. Immer so, haha, ich wink mal kurz in die Kamera. Der ist 92. Ja, 92 und noch fit. Ja, 290 ist er. So sieht er zumindest aus. Ja, ich frag mich, ob er dann irgendwann, Gott bewahre das Zeitliche segnet, ob er dann so digital in alle Marvel-Filme reingeschnitten wird. Nein, er ist ja nicht der von Fast and Furious. Wie auch immer der hieß. Ach, der von echt? Fast and Furious. Das hat da platzt der arme Paul Henrik Walker die Hutschnur. Aber wirklich. Oh, Paul Walker. Total gemein. Oder Chekhov aus Star Trek. Oder Chekhov aus Star Trek. Okay, Tim. Jawohl. Pseudonym oder echter Name? Oprah Winfrey. Echter Name. Richtig. Bing, bing, bing. Oh nein, yes. Tim ist 2-0. Oprah Gail Winfrey heißt die. Aber die heißt wirklich Oprah Winfrey. Henrik, vielleicht nicht mehr aktuell, aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere Mensch noch an diese Person. Iggy Azalea. Ja, das ist eine australische Rapperin. Richtig. Pseudonym oder echter Name? Ah, das ist doch ein echter Name. Die Australier sind alle verrückt. Ach Mann! Aber sie hat einen richtig komischen, vor echten Namen. Die heißt Amethyst Amelia Kelly. Hat sie gedacht, ich will mal einen normalen Namen wie Iggy haben. Ja, genau. Ja, ich bin Iggy Azalea anstatt Amethyst Amelia. Das ist doch irgendwie. Amethyst Amelia, Iggy Azalea. Ja, ist gar nicht so weit weg. Aber Kelly als Nachname ist halt lange nicht, ne? Nee, das kann man in Deutschland nicht bringen. Nee, vor allem hier in Deutschland nicht. Roger. Ja. Ein unsterblicher Mann, der schon vor 200 Jahren so ausgesehen hat, wie er jetzt aussieht. Patrick Stewart. Hat er einen echten Namen oder ein Pseudonym? Keanu Reeves. Keine Ahnung, sagen wir mal, echter Name. Ja, du hast einen Punkt gemacht. Ding, ding, ding. Nein, das war letzter. Charles Reeves. Dann frage ich dich jetzt auch mal. Becker, richtiger Name oder Pseudonym? Icy Ice. echter Name. Nein, der heißt eigentlich Jan Delay. Sollte man meinen. Langweilig. Ja, ein paar coole deutsche Namen kommen auch noch. Bin gespannt. Zum Beispiel jetzt, Tim. Mhm. Wie sieht's aus? Heißt sie wirklich... Kommt drauf an. Ja, heißt sie wirklich Nena oder heißt sie in echt ganz anders, die 99 Luftballon jagende alte Schabracke? Sie hat es oft nicht leicht. Ach, die hat doch sicherlich ihren Künstlernamen in den Pass eingetragen. Deswegen sage ich echter Name. Beim Amt. Das wäre so schön, aber sie heißt leider Susanne Gabriele Kerner. Ach. Leider. I'm sorry. Das war auch nicht so griffig für den Grand Prix. Ja, ich glaube auch. Hier ist Susi Gabi Kerner. Susi oder Gabi Kerner. Verwandt und verschwägert Mit Johannes B. Vielleicht. Ja, die sind zusammen auf der Filmakademie gewesen, mit Sicherheit. Filmakademie. Die Kerner-Brüder. Die Kerner-Geschwister. Henrik. Jo. Der nächste Mensch, heißt er so oder hat er sich das ausgedacht? Pharrell Williams. Der heißt so. Das ist richtig. Yes! Punkte. Der heißt auch nur Pharrell Williams. Kein Zweitname, kein nix. Der heißt einfach Pharrell Williams. Ah, da muss man Künstler werden, wenn man so heißt. Nicht Pharrell Williams der Dritte oder so? Nee, auch nicht Pharrell Charles Ignatius Williams. Er ist einfach Amethyst. Amethyst. Ich nenne auch jemanden mal Amethyst. Rubin und Smaragd Williams. Ich war mir letztens ziemlich lange im Internet unterwegs, um mir den Hut zu bestellen. Den Pharrell Hut? Aber ich habe nicht mehr gefunden. Du kaufst dir den Pharrell Hut und die Kanye Sonnenbrille. Der ist, glaube ich, auch nicht mehr in. Ja, ich weiß, aber ich wollte dann unbedingt diesen doofen Hut haben. Oh je. So ein riesiger Hut, weil ich glaube, das ist der einzige Hut, der auf meinen Dickschädel passt. Dann könntest du ihn wie einen normalen Hut tragen. Ja. Und ich könnte ihn als Schiff benutzen. Genau. Hervorragende Idee. So, Roger. Ja. Echter Name oder nicht? Tina Turner. Oh, ich denke mal schon der echte Name. Nein! Sie heißt... Aber warum heißt dann ihr Mann genauso? Ja, er hat ihr den Namen Tina Turner gegeben, aber in echt hieß sie Anna May Bullock. Ja. Jetzt bin ich geschockt. Wiederum verwandt oder verschwägert mit Johannes B. Johannes B. Kerner. So, jetzt kommen zwei Deutsche. Also, dass Farin Urlaub kein echter Name ist, das kann man sich ja denken. Aber was ist zum Beispiel mit Rott? Ist das nur eine Abkürzung für seinen echten Namen oder nicht, Tim? Wer sind denn die? Tim. Ja oder nein? Ich bin die. Du bist die, ja? Nein. Nein. Ist leider falsch. Der heißt Rod für Rodrigo Andrés González Espidola. Hm. Also es ist schon sein echter Name, würde ich sagen. Machen wir einen halben Punkt. Ja. Das hätte ich gewusst. Was ist denn das? Egal, was man antwortet, kriegt man einen Punkt. Genau. Ich mag das System, das ist ungeheuer. Henrik, der zweite bei Die beste Band der Welt heißt Bela. Ja. Ist das auch eine Abkürzung Bela oder hat er sich was ganz Verrücktes ausgedacht? Nee, das muss doch stimmen. Nein, der heißt ganz langweilig Dirk Albert Felsenheimer. Ach stimmt, das wusste ich. Ah, zu spät. Mist, das wusste ich mal mit 14 als Ärztefan. Siehst du, ich bin 31 und immer noch Ärztefan. Das heißt dann Bela B., wiederum verwandt und verschwägert mit Johannes. Und Tina Turner. Aber ist ja logisch, weil er hat sich ja den Künstlernamen gewählt nach Bela Lugosi. Das weiß man eigentlich. Ja schon, also aber warum heißt Punkt er dann dafür? B? Kriege ich jetzt bitte einen halben Punkt? Nein. Mist. B wegen B-Movie. Das wäre so schön. Wenn ich die Blackula. Blackula. Gut, der letzte Pseudonym oder echter Name geht an Roger. Das ist deine Chance jetzt. Roger, ist das ein Pseudonym kriegt er 100 Punkte. Benedict Cumberbatch. Echter Name oder also, nicht? Wenn das nicht sein echter Name ist, dann ist er selber schuld. Ja, ne? Er heißt doch Dominik. Dominik Cumberbatch. Dominik Cumberbatch. Ich habe einen ganz ähnlichen Namen gewählt. Na, ich würde mal sagen, es ist sein echter Name. Aber das wahrscheinlich ist dann gerade nicht. Doch, ja? Doch, es ist sein Name. Aber er heißt auch noch Timothy Carlton. Also er heißt Benedict Timothy Carlton Cumberbatch. Ah. Also kriege ich nochmal einen halben Punkt. Was? Nein, du warst doch gar nicht dran. Aber Tim. Aber der heißt so ähnlich wie ich. Der heißt nicht .com. Ach Mist. Heißt auch nicht Balbora. Tim.com. So, die zweite Kategorie. Da müsst ihr jetzt raten, wer sich hinter diesen komischen Namen versteckt. Und manchmal ist es ähnlich, manchmal kennt ihr die Leute vielleicht zufällig, manchmal denkt ihr nur, was? Das werden wir dann sehen. Tim. Moment. Kurze Frage. Ja? Heißt das, wer sich dahinter versteckt? Also das sind jetzt die bürgerlichen Namen und wir müssen die Stars rausfinden? Oder? Richtig. Okay, gut. Okay. Okay. Wer ist Krishna Pandit Banji? Tim. Hare Krishna. Nein, es ist, weiß es jemand zufällig, dann kann er sich den schnappen, den Punkt. Ja, Punjabi MC sicherlich, oder? Nein, es ist Ben Kingsley. Ah, krass. Das macht Sinn plötzlich, ne? Ja. Gut. Henrik. Jo. Wer ist Norma Jean Mortensen? Ja, das weiß er doch. Nö. Nicht? Weißt du es, Roger? Ja, ich weiß es. Ja, dann sag mal, wer es ist. Roger. Der Name, ich, ja, ist die verdammt. hier, Marilyn Monroe. Ja, genau, Marilyn Monroe. Ja, Tim war schneller. Sorry. Okay, wer war jetzt eigentlich dran? Henrik war dran, jetzt ist wieder Roger dran. Genau. Seit Tim wieder den Roger. Punkt geschnappt. Ja. Der alte Schnapper. Wer ist Mark Sinclair Vincent? Das ist einfach nur drei Vornamen aneinandergereiht. Drei Personen. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Ja, Tipps sind gut. Tipps sind gut, ne? Beachte mal nur den Nachnamen und lass da mal ein bisschen was weg. Mark Sinclair Vincent. Ah, 50 Cent. 50 Cent, ja. Weiß es jemand? Oder kannst du es? Vin Diesel. Ja, ja, richtig, ich bin Diesel. Yeah. Ihr wart ungefähr gleichzeitig. Ihr kriegt beide den. Gut. Tim. Ja. 50 Cent ist übrigens Curtis Jackson, das weiß ich. Ja, das ist Curtis, das wusste ich auch zufälligerweise. Aber es kommen auch noch ein paar Rapper, ah, da könnt ihr dann Punkte da aufholen, eure, ja. Kannst nachher sagen, eure Punkte, genau. Eminem wirklich Marshall weiß. Mathers ist Eminem. Marshall Mathers habe ich nicht drangenommen, weil das wusste so gar nicht. Und das muss was heißen. Ice Cube heißt ja wirklich so, Ice Cube. So, ganz schwierig. Das ist ein echter Name. Genau, Ice Cube heißt in Wirklichkeit Ice Cube Johnson. Tim, wer ist Maurice Micklewhite? Weiß ich nicht. Ist ein Schauspieler und alt. Und wenn man seinen Namen so ausspricht wie er selber, dann klingt es wie Mein Kokain auf Englisch. Ah, My Cocaine. Ja, genau, My Cocaine. Hallo, hallo. My Cocaine. Oh. Und wie heißt der nochmal in echt? Maurice Micklewhite. Mhm. Das ist lustig, schöner. Weil ich habe sogar Michael Caine gedacht, aber ich bin nicht auf den Namen gekommen, bevor du den Tipp gegeben hast. Den guten Tipp. Aber nachdem ich natürlich Mads Mikkelsen gedacht habe. Aber die heißen ja wirklich so. Hätte auch sein können. Henrik. Jo. Du könntest noch einen Punkt machen. Yes. Wer heißt in echt Nicholas Coppola? Nicholas Cage. Richtig. Hast du es gewusst? Ja, das lag nahe. Ja, der ist doch der Neffe von Francis Ford. Stimmt. Außerdem das stimmt. Deswegen heißt er auch so. Das gibt einen halben Punkt für Tim. Ich bestimme, wer die halben Punkte kriegt. Roger, ja. Wer ist Heather Sweet? Heather Sweet? Sie ist eine Entertainerin und heißt im öffentlichen Leben nicht Heather Sweet. Ah ja, klingt wie so eine Stripperin. Wenn man ihren Hintern sieht, dann könnte man sagen Sweet. Keine Ahnung. Ah, hier, die Anaconda. Nein, es ist nicht die Anaconda. Ich weiß es nicht. Es ist die Oldschool-Anaconda, Dieter von Thies. Ich dachte, die Oldschool Anaconda ist Missy Elliott. Nein, leider nicht. Und die hat sich für ihren Beruf gedacht, Heather Sweet ist kein passender Name. Für verrückt, eine ne? Tänzerin, verrückt. Die sich ausgibt. Ich hätte lieber einen schönen Strippernamen. Ja. Einen adligen Strippernamen. Jacqueline Sweet, okay. Dieter von Thies, die hat einmal bei irgendeiner TV-Sendung mitgemacht, irgendeine eine Crime-Drama-Serie und da hieß ihr Charakter Rita von Squeeze. Da habe ich dann ein bisschen den Respekt vor ihr verloren. Das war ein bisschen billig. Gut, Tim. Ja. Welcher Rockmusiker, das ist schon der Tipp, verbirgt sich hinter dem Namen Chaim Witz? What? Das ist kein Witz, der heißt Chaim Witz. Chaim. Und Witz wie der Witz. Sag immer noch mal die Nationalität dazu, dass man ungefähr weiß, in welche Richtung. Israel. Also er ist überall bekannt, aber er ist tatsächlich in Israel geboren, das ist richtig. Aber man würde das nie denken, wenn man ihn sieht. Was soll das jetzt heißen? Man würde nicht denken, ach, das muss ein Jude sein, wenn man ihn sieht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Meatloaf. Nein. Wer hat noch Vorschläge? Keine Vorschläge mehr? Israel. Zum ersten, zum zweiten, Gene Simmons. Okay, ich weiß gar nicht genau, wo ich den einordnen muss. Bei Langer Zunge. Bei Kiss. Ja. Ah, okay. Ja, Langer Zunge von Kiss. Ah, okay. Gut, dann wäre es dran. Henrik, wer könnte sein? Tracy Morrow. Tracy Morrow? Mhm. Hm. Tracy. Es ist ein Rapper. Ah. Dann vielleicht einer, der noch aktiv ist. Das kann ich dir nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Vielleicht als doch, er ist aktiv. Okay, dann sicherlich. Wow, was ist das? Vanilleeis. Nein. Es ist nicht Vanilleeis. Roger, hast du eine Idee? Nein. Tim? Snoop Dogg. Nein, es ist Eistee. Ah, nein, ich hatte Eistee überlegt zu sagen. Egal, zu spät. Kein halber Punkt. Also Eistee heißt Tracy Morrow. Ah, jetzt haben wir alle drei Eises genannt in diesem Podcast. Cody, Cody, Akachan. Wer ist Roger, Komma? Wer ist Kelvin Cortazar Broadus Jr.? Nicht Senior, wohlgemerkt. Kelvin Cortazar Broadus Jr. Weißt du das? Nee. Ist das auch ein Rapper? Ist auch ein Rapper, ja. Wer sieht denn aus wie ein Kelvin? Halt so ein... so ein also so ein... Hier, der eine. Der eine? Wie heißt er denn? Der sich nicht für ein Tier entscheiden kann. Hä? Snoop Dogg. Nee, Snoop weiß ich dann nicht. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Tim hat den Punkt gemacht. Oder Snoop Lion und jetzt wieder Dogg. Snoop Shark. Snoop Doggity Dogg. Vielleicht kennst du ja jemanden, der Felix Blume heißt. Ah, wer ist das? Ah, das sagt mir was. Ist auch ein Rapper. Ein Deutscher? Ja, das würde Felix Flower heißen. In einem Alternativuniversum, wo er nicht Deutscher wäre, da hieß er Felix Flower. Sido. Es ist nicht Sido. Ist es vielleicht Dendemann? Nein. Und auch nicht, darf ich noch einen? Ja. Das Bo. Nein. Ist es Torch? Nein, es ist Kollega. Nee, Kollega ist der Boss. Aha. Heißt er im echten Nein, Leben. Es ist nur... Bruce Springsteen ist der Boss. Okay. Das weiß sogar Barack Obama. Na gut, keine Der hat nicht gesagt, Punkt. Moment, Kollege ist der Boss. Es gibt nur einen Boss. Er hat gesagt, hello folks. Genau. I just wanted to say, it's, Bruce Springsteen is the boss. So, just so you know. Das war meine Obama-Impression. Spot on. Auf jeden Danke, Fall. Ich bin da. Erkälteter Obama. Spot on. So, hier. Wer ist dran? Henrik. Yeah. Vielleicht kennt Roger den aber auch. Henrik oder Roger? Wer zuerst schneller ist? Boah. Wer ist Farouk Bulsara? Farid Bang. Nein. Mist. Er ist ein berühmter Sänger gewesen. Habe ich gehört, aber weiß ich nicht. Ein berühmter Sänger? Ja. Und er ist tot? Er ist tot. Aber er war ein hervorragender Sänger. Hat ihm nichts gebracht. Hat ihm nichts gebracht, außer Ruhm und Ehre. Wie heißt denn der noch? Herr Joachim hieß das, oder? Nee, es ist... Tim, weißt du es? Nee. Also Farouk Bulsara war bekannt als... Freddie Mercury. Yay! Krass. Sehr gut, Roger. Jetzt Freddie Mercury. Ja. Okay. Der Farouk und das Freddie. Das ist mir dann noch eingefallen. Der ist ja so Iraner. Der ist aus Sansibar. Oder so. Wenn ihr mich fragt, wo es am schönsten ist. Das ist Sansibar. Das gut, hat er jetzt immer haben wir gesungen. Doch, ja, sein berühmtes Lied. Ja. Ich wäre so gern in Sansibar. Hurra, hurra. Das können wir singen, weil kein Copyright. Roger oder Tim, machen wir einfach so weiter. Roger oder Tim, wer ist schneller? Wer ist Onika Tanya Maraj? Nicki Minaj. Richtig. Ah, jetzt die Anaconda. Hier ist die Anaconda, ja. Sie war versteckt im Dschungel. Jetzt ist sie rausgekommen. Tim oder Henrik? Wer ist Paul Hartmut Würdig? Ah. Fahr in Urlaub. Nein. Aber er wurde schon genannt vorher. Derjenige, der jetzt gesucht wird. Ja. Hat schon mal jemand gesagt, fälschlicherweise. Ah, vielleicht. Ist das jetzt Sido? Ja, es ist jetzt Sido. Es ist Sido, Paul Hartmut Würdig. Kriegt jeder seinen eigenen Jingle hier. Super, ne? So. Super. Jetzt kommt die letzte Kategorie. Das ist meine Lieblingskategorie. Welchen komischen Zweitnamen haben diese Leute? Zum Teil werdet ihr euch denken, Moment, die heißen wirklich so, wie sie heißen. Zum Beispiel Sylvester Stallone. Ja. Ich habe ganz lange gedacht, der kann nicht wirklich so heißen. Ich dachte, das ist vielleicht sein Pornoname gewesen. Aber der Mann heißt tatsächlich Sylvester Stallone. Mhm. Und ihr könnt euch aussuchen, heißt er Sylvester Gonzo Stallone oder Sylvester Gardenzio Stallone oder Sylvester Gregorio Stallone. Wir fangen bei Roger an. Sag ich mal das zweite. Gardenzio? Ja, Hortensio. Sagst du das, weil das extra dumm klingt? Das sage ich einfach so. Ja, ist richtig. Sylvester Gardenzio Stallone. Wunderbar, ne? Ist ja interessant. Ja. Und über die haben wir vorhin auch schon gesprochen. Sandra Bullock, die ist ja verwandt mit Happe Kerkeling. Allen. Mhm. Mit Johannes B. Genau. Und B steht für Bombast. Tina Turner. Bombast. Heißt die Sandra Bullock? Tim, heißt sie? Sandra? Tim. Annette Bullock? Tim, komm mal. Heißt die Sandra? Sandra Annette Bullock? Oder Sandra Agatha Bullock? Oder Sandra Ariel Bullock? Ah. Ja, A ist richtig. Hätte ich auch gedacht. Die ist auch Annette. Weil die hat doch eine deutsche Mutter oder sowas, ne? Das ist richtig, genau. Ja. Deswegen. Sie ist deutsch. Aber sie ist in den USAs geboren. Hm. Hm. Jetzt kommen wir zu jemandem, wo viele denken, der ist deutsch, aber der ist gar nicht deutscher, der ist Ösi. DJ Ötzi. Der Schwarzenegger. Genau. Der Henrik war schon richtig. Das ist auch gut, weil das ist deine Aufgabe, Henrik. Mhm. Kein Quiz, eine Aufgabe. Heißt der Arnold Schwarzenegger? Arnold Alfons Schwarzenegger? Oder Arnold Alois Schwarzenegger? Oder Arnold Albert Schwarzenegger? Ich bin dafür, weil er Österreicher ist, dass es Alois ist. Es ist richtig. Er heißt Arnold Alois Schwarzenegger, weil ein A war nicht genug. Schade, dass er nicht Alpha heißt. Arnold Alpha. Oh, das wäre so schön. Oder Amethyst. Oder Amethyst. Amethyst, ja. Amethyst Amelia Schwarzenegger. Oder Azalea. Also Amethyst passt in jeden Namen rein. Asrael. In den nächsten Namen passt er auch rein. Roger. Aubrey Graham hat folgenden Zweitnamen. Aubrey Heather Graham. Aubrey Jean Graham. Aubrey Drake Graham. Ich glaube, Nummer 1. Aubrey Heather Graham. Ja. Ja, das würde auch am meisten Sinn machen, weil Aubrey ist ein Mädchenname. Aber es ist der Rapper Drake, der heißt Aubrey Drake Graham. Okay. Und an seiner Stelle hätte ich mich auch Drake genannt. Aber wir müssen sicher, also klarstellen, dass Drake kein Mädchenname ist. Drake ist kein Mädchenname, aber Aubrey schon. Ja, also ich bin auch komplett over Drake. Drake ist jetzt nicht mehr cool. Echt, ist er nicht mehr cool? Nee. Naja gut, dann können wir uns ja beim lustig machen und seinen Mädchennamen. Wer war jetzt gerade dran? Roger war dran, ne? Ja. Ja, Tim. Peter Dinklage, der Tyrion Lannister aus Game of Thrones, für die, die das nicht wissen. Hast du nicht der Schauspieler. Aus Walking Peter Dead. Dinklage, ein solider Name und alles. Da fehlt aber was. Was fehlt denn da? Peter Hayden Dinklage, Peter Heathcliff Dinklage, Peter Howard Dinklage. Peter Heathcliff Dinklage. Das ist leider falsch. Er hat einen ganz profanen Hayden. Oh. Peter Hayden Dinklage. Ja, das ist leider schade. Ja, aber total enttäuscht. Das war der Griff ins Klo. Hoffentlich hat Henrik mehr Glück mit Justin Timberlake. Mhm. Heißt der Justin Timberlake? Justin Ray Timberlake? Oh Gott. Oder Justin Robert Timberlake? Oder Justin Randall Timberlake? Randall? Randall. Also ich würde sagen, weil das am dümmsten ist, Ray. Echt, Randall ist nicht so dumm. Ich finde, Ray klingt so, wie als ob man so ein... Also Ray mit AY oder mit AE ist die Frage. Mit AY. Ja, das klingt so, wie so dumme Eltern als Lichtschein ihr Kind nennen. Das finde ich dümmer als Randall. Also ich finde Randall dümmer und Randall wäre richtig gewesen. Okay. Also gut. Es ist auch wirklich dümmer. Ja, dann dümmer, müssen wir agree to disagree hier. Ja. Mhm. Dann haben wir noch zwei auf unserer Liste. Jemanden, der gerne berühmt sein möchte. Nämlich Xavier Naidoo. Ja. Roger. Der Reichsbürger. Der Reichsbürger Xavier Naidoo. Der hat so einen schön klingenden, exotischen Namen. Alexander. Wie ist denn sein Zweitname? Heißt der Asterix. Xavier Kevin? Xavier Kevin Naidoo? Oder Xavier Kurt Naidoo? Oder Xavier Karl Naidoo? Naidoo. Karl. Kevin, Kurt oder Karl? Sag mal Karl. Es ist Kurt. Niemand weiß, wo dieser Name herkommt. Jetzt hat Tim noch die Chance. Ja. Wenn er diesen Punkt macht, dann hat er einen halben Punkt mehr als Roger und Henrik. Hast du mitgezählt? Und hätte dann gewonnen. Ja, ich habe mitgezählt. Echt? Oh Gott. Wie hast du das geschafft mitzuzählen? Hä, ich habe einfach Strichlisten gemacht für jede Antwort. Ja, so wie ich beim letzten Mal. Ist nicht so schwer, das Tim. Das ist krass. Nur Striche machen. Krass. Ich weiß, ich bin so organisiert. Es ist... Hoffentlich kriegst du nur einen halben Punkt, dass wir alle gleich auch. Ja, wir können vielleicht noch einen halben dazu kriegen. Dadurch, dass wir Hintergrundinformationen. Wir rufen einfach schneller rein, als Tim das sagen kann. Nein, das wäre unfair. Der Tim muss sich seinen Punkt fair und square erarbeiten können. Okay. Aber er hat nur 3 Sekunden. Also, Tim. Und er muss einen Kopfstand machen und Eisbucket-Challenge fertig. Und ein Eis mit der Nase essen. Und einen Prank. Ja? Wie heißt Beyoncé Knowles mit Zweitnamen? Heißt sie Beyoncé Jean Knowles oder Beyoncé Gary Knowles oder Beyoncé Giselle Knowles? 3. Jean. Nein. Ach, yes. Was sagt denn Henrik? Er ist als Nächste dran. Das Zweite. Gary? Ja. Nein, damit gewinnt de facto Roger, weil der jetzt Giselle gesagt hätte. Es ist nicht aufzuhalten. Nee, es ist tatsächlich Giselle. Giselle Knowles. Das hätte ich auch gesagt, ne? Also. Ja, jeder hätte das gesagt. Jeder, der Sasha Fierce kennt, der hätte gesagt, die heißt doch bestimmt in echt Giselle. Giselle. Ja. Giselle. Die Giselle. Ja. Und damit Gisela hat Roger das unnötige Namenquiz gewonnen. Aufgabe. Die unnötige Namenaufgabe. Erledigt. Was haben wir noch so aus der schönen Welt? Ja, wir haben noch mehr. Also ich habe bei meinen Reisen durch das Netz sehr interessante Gestalten wieder kennengelernt. Neue Personen ist fast ein bisschen wieder so ein Rückgriff auf die frühere Zeit, als wir noch sehr viel so spirituelle Themen hatten. Noch vor dem Weltuntergang 2012. So, genau, ja. Also da haben wir zum Teil extremere spirituelle Sachen behandelt. Und jetzt habe ich eine Sache gefunden und da möchte ich heute ein bisschen drüber berichten. Da muss ich mal gucken, wie gut das jetzt funktioniert im Podcast. Das ist teilweise visuell. Darum sollten die Leute auch zu Hause das nochmal nachschauen. Mhm. Aber es ist auch Audio-Aspekte dabei. Und es geht um eine Person, die sich wie folgt beschreibt auf ihrer Seite. I am a sacred clown, forms of which have been part of every tribal society since the beginning of human history. The one whose job is to inspire others toward personal, spiritual growth and a positive attitude towards discovery, diversity and constructive change. Und was man sich jetzt so da vorstellen kann, es ist eine Person, die heißt Sister Who. Und die Homepage ist auch sisterwho.com. Und dann am besten geht ihr da alle auch mal direkt drauf, damit ihr die Farbgebung seht. Das ist nämlich in einem interessanten, also manchmal gibt es so diese Bilder, wo so mein erstes OpenGL, wo man dann so oben links pink, unten rechts rosa hat oder sowas. Und so ist das komplette Layout der Seite. Und es ist ein Mann, verkleidet oder angezogen als Nonne plus so ein Make-up, was irgendwie... Ja, so ein Harlequin-mäßiges Make-up plus so ein bisschen offen an der Brust, wo man nicht genau weiß, wieso. Roger, das nennt man Cut-out. Cut-out-Dress. Ich wusste nicht, und das dass, war der letzte Schrei letztes Jahr. Auch bei Nonnen. Also, vor allem bei Nonnen. Und diese Person, oder? Sexy Nonnen. Sexy, ja. Mit Z. War halt, ist ein ehemaliger Bodybuilder. Der jetzt sein Leben oder ihr Leben widmet halt der Spiritualität und hat einen relativ interessanten YouTube-Kanal mit knapp 400 Videos. Und diese 400 Videos sind deswegen auch interessant, weil sie so unglaublich wenig Aufrufe haben. Also die meisten Videos haben unter 20 Aufrufe und viele auch unter 10. Hm. Das sind aber alles lange Videos und richtig ordentlich gefilmt. Also so Interviews mit Leuten oder wo er sowas erklärt oder so zum Thema Spiritualität. Also du möchtest Sister Who hiermit pushen, habe ich das richtig verstanden? Ich möchte es hiermit pushen. Also ich möchte, dass die Leute sofort hingehen und sich das angucken. Und damit ihr immer so ein bisschen einen Eindruck kriegt, wie so die Qualität ist von dieser Sendung, spiele ich da jetzt mal ein bisschen von ein. Mhm. Mit dem Intro-Lied. Und dieses Intro-Lied ist auch hervorragend. Welche Sendung ist das, wenn ich mir das nachher alles angucken will? Ist jetzt Episode 138, Part 1, Sister Who Presents. Nice. Mit Imam Ibrahim Kaseroni. Jetzt steht da Sister Who so draußen und daneben ist ein riesiges Schild. Why? Dann ist da ein Graffito, Life is meaningless. Und daneben steht Truth? Fragezeichen. Der Emo-Text zu fröhlicher Musik. Das stimmt. Und jetzt steht Sister Who so da mit einem komischen Schläger in der Hand und daneben steht Witch. Jetzt steht Sister Who neben einem Regenbogenstab und da steht Different? Fragezeichen. Jetzt ist Sister Who mit einer Karte im Strand und dann steht da Maybe. Hm, ja. Schöne Musik. When? What next? Sister Who presents. Welcome. I am Sister Who. With me today, I have my friend, Imam Ibrahim Kaseroni, and what we wanted to address today is something I've noticed in every religious system that I've come in contact with. So, ich glaube, da kann man schon mal kurz auswählen, weil die Soundqualität wird nicht mehr besser in diesem Video. Ich weiß nicht, was die da gemacht Achtung, haben. Achtung, Nase putzen. Entschuldigung. Ob die das denn durch so einen Kamm aufgenommen haben oder sowas. aber so ist die Videoqualität, zumindest von den älteren Videos. Oder naja, älter, das ist jetzt Video 138. In modernen Videos kann man dann doch meistens was verstehen. Okay. Und also sie hat sogar schon 386 Videos. Richtig, es gibt 386 Videos. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie kann das sein, dass jemand 386 Videos hat, von denen die meisten so 10 Views haben. Und es kam dann raus, dass sie diese Sendung praktisch macht in so einer Art offenen Kanal in Denver, wo dann einmal die Woche das praktisch im Fernsehen kommt von Sister Who. Mhm. Wo? Im richtigen Fernsehen? Im richtigen, echten Fernsehen, halt der im Lokalfernsehen. Wow. Und, so, dass halt die Freunde und Verwandten nicht mehr auf YouTube schauen müssen. Damit, genau. Und so, ja, werden dann eigentlich alle möglichen Themen vorgestellt zum Thema Spiritualität, Interviews mit Leuten. Hab mir ein paar Videos angeguckt und muss sagen, dafür, dass es so bekloppt aussieht, ist das gar nicht so schlecht. Die Tipps sind meistens relativ normal, dafür, dass das so ein bisschen abgehoben ist. Aber auf der Homepage kriegt man noch interessante Sachen mehr, nämlich so Inspirational Photos. Das ist eigentlich, glaube ich, so der Hauptpunkt dieser Seite, wo dann so Kalenderbildchen sozusagen sind, mit immer so einem Spruch drauf. Und die sehen so aus, wie als wären das so in Russland... also Bildersammlungen mit so Sprüchen. Zum Beispiel eins, da färbt Sister Who so Ostereier ein. Ich glaube, dir gefallen die Bilder auch. Ey, so toll. Das ist wie in neuen Jesus, aber in wundervoll. Ja, dann färbt er Ostereier ein und daneben steht dann Beginnings rarely disclose the forms of life which they will produce, but are nevertheless colored by each choice we make. Also das sind immer dann so Sinnsprüche, aber die gar nicht so die Dummheit von den meisten normalen Sinnsprüchen erreichen. So ein bisschen ist da immer tatsächlich dahinter, hatte ich so zumindest das Gefühl bei den Sachen, die ich mir angeguckt hatte. Und da gibt es dann alles, also Sister Who spielt Klampfe, Sister Who lässt einen Drachen steigen. Sister Who putzt die Fenster, Sister Who packt ein Paket ein, Sister Who glotzt, Sister Who steht auf einem Berg und... Sorry, bei mir ist jetzt gerade Telefon und ich will da jetzt nicht rangehen. So, Sister Who. Ja, also es gibt sehr, haben wir ja schon gesehen, sehr viele von diesen wunderschönen, inspirierenden Bildern und ja, es gibt insgesamt 200 davon, also die haben auch immer ein neues Motiv, immer ein neues Thema und sowas. Und ja, Sister Who ist einfach so eine ganz nette Person und ja, zeigt da so ihr Leben. Obwohl ich sage, es gibt 200, aber ich glaube, bisher gibt es nur bis 186. Der Rest muss noch gemacht werden. Und die sind auch echt nicht schlecht fotografiert eigentlich. Also sie sehen aus, als ob die professionell wären. Also eigentlich, was mir am besten gefällt, ist das Bild 182. Ja, das habe ich gerade angeklickt und wollte auch sagen, dass das der Hit ist. Challenging though it may be, traveling together provides strength that traveling alone cannot. Und da ist Sister Who auf einem Motorrad. Ja, genau. Ja. Und Sister Who als Nonne natürlich angezogen. Und hinten im Rucksack oder was es ist, sitzt ein Hund mit so einer Windsonnenbrille. Ich glaub, das ist vielleicht ein Pitbull, wenn ich das richtig erkenne. Das kann gut sein. Ja, und es gibt auch einen Monthly Newsletter, es gibt auch einen Free Calendar, da kann man sich halt Kalender runterladen, die man sich dann ausdrucken kann. Und die sind halt extra so gemacht, dass man die so auf so ausdrucken kann und sich dann hinstellen. Gibt es halt einen Wandkalender, Tischkalender und halt einzelne Seiten auch. Oh, super, das kommt bei mir für 2017. Für 2016 habe ich noch meinen Delmenhorst-Kalender im Büro und dann 2017 wird es dann Sister Who. Ja, und bei Sister Who-Kalender ist halt auch so, es gibt so ein, sagen wir mal, fragwürdig designtes Tage dann aufgezählt und dazu steht dann aber Sister Who-Sprüche, halt diese Bilder. Ja, und das ist insgesamt einfach eine sehr schöne Seite, die man sich mal angucken kann. Es gibt auch Songs, die Sister Who macht. Da habe ich aber noch keinen gehört. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt in einen reinspielen. Vielleicht höre ich dann noch mal rein und dann kann ich ja vielleicht noch mal einen Song nachreichen, der besonders schön ist. Mhm. Aber sie hat schon 4 CDs gemacht oder Mixtapes oder wie man das nennt bei Sister Who. 4 Mixtapes, ja, richtig. 4 EPs. Und ja, ich muss sagen, also ich bin durch diese Bilder auch auf sie gestoßen, durch diese inspirierenden Bilder. Und dachte, naja, was ist das, was soll das? Aber es ist eigentlich ganz interessant. Also von allen spirituellen Leuten, die wir bisher gemacht haben, glaube ich, eine der normalsten. Und durchaus interessant und lustig zu lesen und gucken. Ja, also mich beeindruckt das jetzt gerade auch beim Ansehen. Das ist ja schön, das so nebenher zu sehen. Und ich finde auch cool, dass sie so mit am wackiesten aussieht, die Person. Aber gleichzeitig von den Texten und so das relativ bodenständig und auch von der Rechtschreibung und so auf den ersten Blick alles ganz gut ist. Das stimmt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist ja diese Regenbogen-Hintergrundfarbe auch so Statement, das Sister Who. Vielleicht ist das ja ein Crossdresser oder Travestie-Künstlerin. Ja, ich glaube alles auf einmal. Alles mit rein. Hervorragende Seite, Roger. Ganz hervorragend. Sie hat eine beeindruckende Varianz an Aktivitäten auf den Fotos. Sister Who kann alles. Melonen in der Schubkarre durch die Gegend fahren, bei Kürbisse. Skifahren. Genau. Kann wirklich alles. Super. Ja. Also liebe Leser, guckt euch das an. Gefällt mir gut. Wie immer mal wieder Perlen des Lokalfernsehens. Ich habe immer das Gefühl, dass ich viel zu selten diese Regionalsender gucke hier im Fernsehen. Die sind, glaube ich, auch lustig. Ja. Nicht nur Campus TV. Ja. Das stimmt. Mhm. Auch mal RT Reutling aktuell. Es gibt auch so Bilder, wo sie dann so aussieht, als würde sie so einen Mad-Eagle essen oder so. Köstlich. Naja, ich kann es nur empfehlen. Liebe Hörer, guckt euch's an. Sisterwho.com. Ja. Danach fühlt man sich gleich ein bisschen besser und etwas mehr mit der Welt vertragen. Es ist bezaubernd. Es ist echt bezaubernd. Ja, das war's von mir. Okay. Dann würde ich sagen, dann mache ich doch mal ein bisschen Philipp Lahm. Das klingt super. Super. Hurra. Also, es geht los mit Mutter mal am Kopf wegduschen. Nur zu. Und weiter mit Prison Architect. Gefangene wollen nur Hygiene? Fragezeichen. Hey Leute, ich habe alle Bedürfnisse erfüllt, doch sie wollen Hygiene. Es geht hoffentlich um ein Spiel, Kritik oder? Kritik am modernen System. Es klingt nach einem Spiel. Ich weiß, es ist schon ein Spiel, aber ist die Frage schon rum? Ja. Die Frage ist schon rum. Alle Bedürfnisse erfüllt und sie wollen nur Hygiene. Stimmt, technisch gesehen ist keine Frage. Aber technisch gesehen eine Frage ist, kann man x durch 2 teilen? Nur mit einem besonders scharfen Messer. Ja, x ist doch ein Igel, oder? X muss ein metaphysisches Messer sein. X ist das Unbekannte. Der X-Faktor. Und vielleicht vom selben Frager, ja, ich will ja Informatik studieren und ich wollte wissen, ob es dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Zum Beispiel eine Teilbarkeit durch 2. S, das Informatik. Ob S dafür bestimmte Voraussetzungen, also das Fach. Was ja. muss das Oder Fach? Oder das X. Das Unbekannte. Eine besonders kluge Frage. Prostituierte unter 18, wenn sie auch unter 18 ist? Ich habe meine Frage, ein Kollege von mir ist 16 und wollte sich eine Prostituierte bestellen. Da er unter 18 ist, würde das ja eigentlich nicht gehen. Aber was ist, wenn die Prostituierte auch unter 18 ist? Da hat er das Loophole gefunden. Jetzt muss er nur noch die Prostituierte finden. Das klingt so, als ob diese Frage aus dem Hanfburg-Forum nicht beantwortet worden werden konnte und dann ist die in gute Frage rübergewandert. Ja. Mein Kollege. Da hat er das der Justiz ein Schnippchen geschlagen. Liebe Community, ich mag ein Mädchen sehr, doch ich weiß nicht, wie ich es richtig angehen soll. Ich mag sie und ich weiß nicht, wie ich mich damit anlegen soll. Ich bin nicht der schöne Junge, die es sie sich wünscht. Was soll ich tun? Heutzutage basieren sich die Mädchen ja auf die schönen Jungs. Das stimmt. Aber das war doch schon immer so, dass sich die schönen Mädchen auf die schönen Jungs basieren. Das stimmt. Basieren den ganzen Tag. Das hat schon meine Oma gesagt. Mein Fehler war immer, dass ich mich auf die schönen Männer basiert habe. Ja. Nicht die klugen. Wie soll ich es nur anlegen? Soll ich das eher so im Wiegeschritt angehen oder so lockerlässig oder so ein bisschen? Vielleicht ein bisschen hüpfen zwischendurch. Ja, Hopsalauf. Grafikkarte in Minecraft. Was ist eine Grafikkarte und was verändert sie an Minecraft? Geht eine Grafikkarte auch am Laptop, wo Minecraft drauf ist? Nein, die Grafikkarten gehen nur bei Minecraft und auch nur auf dem PC, nicht auf dem Laptop. Nicht auf einem Mac. Nee, da schon gar nicht. Und, dann geht es nicht. Und um die erste Frage zu beantworten, dann sieht Minecraft plötzlich aus wie Fallout 4. Wow. Nicht schlecht. Du ich hast weiß, krass, die das macht ganz schön viel aus. Bei uns Nerds. Macht ganz schön viel aus. Das kann so eine Grafikkarte? Ich hab's ausprobiert. Aber echt? Gut, und da habe ich noch eine Frage gefunden von Hannibal Lecter. Wie kann es das runterladen? Wie kann ich das runterladen? Mein Freund hat die App, aber er hat sie über Bluetooth von jemand anderes bekommen, der aber nicht mehr bei ihm in der Gegend wohnt. Also die Frage, wie kann es das runterladen? Tim, es ist so schön, wie du das aussprichst. Es macht alles viel besser. Vielleicht macht das nächste auch das besser. Hallo Leute, ich liebe ein Mädchen, sie mich halt auch. Ich bin erst 12, ja, das weiß ich, aber sie will nicht mit mir zusammen sein. Was soll ich machen? Sieh mich halt auch. Ich bin erst 12, ja, das weiß ich. Das weiß ich ganz genau. Manche Sachen, die weiß man einfach. Nächstes Problem. Liebe Community, ich habe ein Problem. Am Sonntag kommen Verwandte zum Grillen und ich habe im Gesicht Pickel. Eieieiei. Das ist ja ein super GAU. Das ist das Problem schon? Oder keine. Ist auch ja, das, ich glaub, Problem das war das Problem, ja. Das war das Problem. Ja, die Frage ist natürlich, kennt jemand ein Hausmittel, das schnell wirkt? Ja, Gesicht runterreißen, würde ich sagen. Diese schöne Klerasil-Werbung für die nächste Generation schreibt sich so von alleine. Verwandte kommen zum Grillen und ich habe Pickel im Gesicht. Die muss man einfach nur so einblenden. Hey, die Kinder fragen doch immer im Internet. Genau, für die Generation Torch. Ja, denn lieber Pickels abdecken als keine abchecken. Wie schon 5 Sterne gesagt haben. Was machen eigentlich 5 Sterne Deluxe? Wann ist denn da das Comeback fällig? Kriegen noch die Injektion. Ja, heftig. Nächstes Thema. gute Wahrheit oder Wahrheit fragen. Ich spiele gerade mit ein paar Inet-Kontakten Wahrheit oder Wahrheit. Was? Ich glaube, der hat nicht genau verstanden, wie das Spiel geht. Ja. Der wird verarscht, der wird doch gecatfished. Wahrheit oder Wahrheit. Gute Wahrheit oder Wahrheit fragen. Auf wahrheit.de und gute Frage net. Ja. Ist es normal, dass ich eine Sympathie zu dem Lied Blood on the Risers habe, obwohl ich dieses Lied noch nie in meinem Leben gehört habe? Ist es normal, dass ich eine Sympathie zu dem Lied Blood on the Risers habe, obwohl ich dieses Lied noch nie in meinem Leben gehört habe? Ich meine, es fühlt sich so an, als würde ich jede Sekunde davon seit mindestens 10 Jahren kennen. Wie? Das ist normal. Wurde vielleicht sein Haustier mit so geritzt und da muss das ganz lange das Lied hören und das hat eine sympathetische Bindung zu ihm und dann hat er jetzt die Sympathie dazu oder was will er damit sagen? Ja, so muss es sein. Er hat das wahrscheinlich im Bauch gehört. Ich spiele ja meinem Kind in meiner Schwangerschaft immer nur Blood on the Risers. Ja. Ja. Beethoven ist out. Das stimmt. Mehr Slipknot. Für Schwangere. Es gibt dann so eine Kompilation. Meine neue Spotify-Playlist Slipknot for Pregnant Women. Genau. 500.000 Follower. Gut, und dann habe ich noch eine letzte Frage. Ist der Satz so korrekt und vor allem angewandt? Fragezeichen. Letzte Warnung. Rechts ran, Motor aus und führen Sie Hands up aus oder Gewalt wird angewandt. Was? Letzte Warnung, rechts ran, Motor aus und führen Sie Hands up aus oder Gewalt wird angewandt. Also Hands up muss man schon immer ausführen. Das ist auf jeden Fall, das kann man einem Roboter Hands sagen. Hands up ausführen. Weil das ja auch in so Single Chords ist, / Hands up. Hands up ausführen, was für ein toller Bombenerfolg von einer Übersetzungsmaschine. Vielleicht mal das Robocop. Auf jeden Fall. Ist der Satz so richtig angewandt? Ich will sagen, Wer weiß. Ja, das ist immer kontextabhängig. Ja. Wie immer wunderbar. Das war schön. Dann sollen wir noch abschließend ein bisschen gute Frage Teil 2, die keine Aufgabe ist, machen? Oder ist sie denn ein Quiz? Oder sollen alle schon ins Bett? Nein. Nein? Ja, dann machen wir noch ein kleines Quiz. Wir sind noch fit. Das habe ich heute vorbereitet. Das ist der zweite Teil meines kleinen Filmquizzes vom vorletzten Mal. Und diesmal gibt es nicht die Lexikon des internationalen Films Edition, sondern die Amazon Edition. Das heißt, ich lese Amazon Kritik vor. Alles Ein-Sterne-Kritiken, bis ich sage, dass es nicht mehr Ein-Sterne-Kritiken sind zu verschiedenen Filmen. Und ihr dürft dann sagen, zu welchem Film die Kritik geschrieben wurde. Sehr schön. Dürfen wir die Antwort erfinden oder muss sie stimmen? Könnt ihr auch erfinden, aber da gibt es keinen Punkt. Ah. Oder gibt es keinen Strich. Aber ich muss mal ganz kurz mit dem langen Arm zu meinem Tauschtisch und mir einen Stift organisieren, damit ich das auch dokumentieren kann. Was ist gut, dass du auch sagst, dass du deinen langen Arm benutzt und nicht deinen kurzen Arm. Ja, Henrik sieht ganz komisch aus. Du dürft mich nicht immer so kontergan schämen. Mein Opa hatte einen langen und einen kurzen Arm. Ja? Weil er einen Autounfall hatte. Und dann war der eine Arm kürzer wie der andere. In der Kindheit, dass es dann kürzer so ein Wachstumsproblem gab, oder war das ein Fake-Arm? Also eine Prothese heißt das. Er hat ganz checkermäßig seinen Ellenbogen aus dem Fenster gehabt und dann ist er irgendwo rangekommen und dann musste er ins Krankenhaus und dann war der Arm ist der halt Arm kürzer. Ganz lang gezogen. Nein, der war kürzer dann. Der musste dann irgendwie so zusammengeflickt werden und dann fehlte was. Er hat sie nicht an so einer Straßenlaterne festgehalten und den Arm ganz lang geworden. Hat so ein Geräusch gemacht. Besser, um die Kurven zu fahren. Hätte ich lieber das gesagt. Ja, dein armer Opa. Aber wahrscheinlich konnte er sich dann immer schön bei den Fehlproduktionen von Hemden irgendwie was kaufen, die sonst weggeschmissen worden wären. Also er hat zumindest seine zweite Frau im Krankenhaus kennengelernt, so, nämlich die Schwester, die ihn gepflegt hat. Das ist ja sogar da noch ein Checker im Krankenhaus. Sogar im Krankenhaus noch der Checker. Jo, also die Reihenfolge für Checker in dem Quiz ist Becker, Tim Becker, und... Becker, Checker, ja, deswegen schon. Ich werde jetzt gesagt. Schon gewonnen. Ja, und dann Roger. Ja. Ich habe die Liste gemacht und wie beim letzten Mal geht es so, ich lese eine Kritik vor, dann gibt es 2 Punkte, wenn man die Frage richtig beantwortet, derjenige, der dran ist, und dann geht es Reihe um, und wenn es keiner wusste, gibt es noch einen Tipp, und dann gibt es aber nur noch einen Punkt. Ah. Na? Voll das gute System. Ja, aber das System ändert sich dann während des Quizzes unangekündigt. Okay. Weil so machen wir ja die Quizzes hier. Ja. Und gut. Die erste Kritik ist von Günther. Detlef de Soest findet den Film bestimmt super. Der Titel der Kritik. Mag ja durchaus sein, dass es tatsächlich solche Lehrer gibt. Und es wäre ja auch in Ordnung, so etwas in einem Film aufzugreifen, solange der Lehrer am Schluss auf offener Bühne an seiner eigenen Kotze erstickt. Aber in diesem Film bekommt er zum Schluss leider wieder recht. Ein typisch amerikanisches Heldenepos nach dem Motto, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Jetzt habe ich was weggelassen. Ah, ich weiß, was es ist. Der Film bedient die Castingshow-Mentalität unserer Zeit. Nur die Härtesten der Harten werden dahin kommen, wo sie wollen. Wer nach oben will, muss Dreck fressen. Früher war mal von zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl die Rede. Der Film hätte gut zeigen können, dass diese Attitüde nur allzu leicht ins Verderben führt. Tut er aber nicht. Schö, Ade. Ein Stern. Okay. Becker. Es ist Battle of the Year mit Chris Brown und Josh Holloway. Leider nicht. Aber guter shit. Tipp. Dann vielleicht Tim. School of Rock. Leider nicht. School of Rock. School of Rock ist ein hervorragender Film. Ja, und am Ende erstickt der Lehrer, weil er dann nicht an der eigenen Kotze. Ja, das war mein größter Kritikpunkt. An jedem Film, wo Lehrer vorkommen. Der größte Kritikpunkt. Das war so schön, als deswegen ist der Club der toten Dichter auch so gut. Der dichten Toten, wollte ich gerade sagen. Aber der, wo dann am Ende alle auf den Tisch steigen und Captain, mein Captain sagen und dann Robin Williams vor Freude an seiner Kotze. Besseres Ende. Und Roger, was meinst du? Also es könnte sein, dass es der Film ist, bei dem ich ungefähr dieselbe Reaktion hatte. Dann wäre es Whiplash. Wow, 2 Punkte. Whiplash ist doch total gut. Fandest du das auch doof? Nee, der ist unglaublich scheiße. Deswegen, ich kann diese Kritik zu 100% teilen. Faster! Inklusive der Kotzenerstickung. Ich war so böse, als ich diesen Film geguckt habe. Ich war da im Kino. Wieso hast du diesen Film geguckt? Ja, der war hier in so einem Open-Air-Kino. Das war hier um die Ecke. Da habe ich den geguckt. Achso. Und dann, ich dachte halt, das war so ein Musikfilm, wird schon irgendwie was sein. Aber diese Kritik kann ich zu 100% unterschreiben. Und schon als ich diese Wut praktisch, die empathiemäßig nachgefühlt habe, wusste ich sofort, du hast ja gehört, wie früh ich gesagt habe, ich weiß, was es ist. Ich wusste es schon zu diesem Zeitpunkt, es kann nur Whiplash sein. Also ich glaub's ja wohl mein, nicht. Mein Tasty heute ist Whiplash und Rogers Disgusty ist auch Whiplash. Also ich mochte Whiplash gerade, weil... Und Tasty ist, dass du an deiner eigenen Kotze erstickst. Also der war ja nicht realistisch, aber ich mochte ihn gerade, weil am Ende das nicht so... eindeutig gesagt wurde. Ich meine, das war relativ unkommentiert, ob das jetzt gut oder schlecht war, sondern da konnte jeder selber drüber nachdenken, wie viel es wert ist, durch wie viel Schmerz und Ärger und Dreck zu gehen, um Kunst hervorzubringen. Und ja, also. Da sollten wir jetzt nicht drüber. Aber Henrik, das kannst nicht du nicht erwarten von dem Zuschauer, dass er das selber nachdenkt. Wir wollen ja nicht, dass der Podcast nächste Woche nicht mehr erscheinen kann. Wegen Whiplash. Wie hieß der doofe Film nochmal? Das Buch von Murakami? Gefährliche Geliebte. Gefährliche Geliebte hat ja das literarische Quartett gespalten. Und bei uns ist es Whiplash und 7 Zwerge. Wer ist denn bei 7 Zwerge anderer Meinung? Weiß nicht. Andere Meinung als was? Als scheiße ist. So, jetzt, das wird jetzt, glaube ich, hoffentlich schwerer, dass ich dann auch den zweiten Tipp geben kann, der in dem Fall eine zweite Kritik ist. Becker ist wieder dran. Die Kritik heißt, kein guter Film trotz Hugh Jackman. Ah, das ist jeder Film. Und der Text das von ist der gemein. Der Film, in dem Sean Bean stirbt. Der stirbt ja sogar in dem neuen Final Fantasy komplett animierten Film. Spoiler Alert, toll. Sorry. Aber der ist auch scheiße. Ja, also noch die Kritik dazu. Leider nicht der Film, den ich erwartet habe. Hugh Jackman ist ein guter Schauspieler, aber dieser Film ist eine Enttäuschung. Sehr flach und die Musik ist einfach grauenhaft. Den einen Stern gebe ich nur für Hugh Jackman. Hugh Jackman und Musik. Ich wünschte, ich könnte 0 Sterne geben. Ja, das gibt's ja eh nicht. Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, 0 Sterne zu geben, ist einfach keine Rezension zu schreiben und dann wird die Meinung nicht wieder gespiegelt. Also da braucht man nicht immer das zu kommentieren, liebe Rezensenten auf Amazon. Becker. Ist es Les Miserables? Nein, aber der ist auch schlecht, weil der Titel es so sagt. Das hätte ich auch gesagt, deswegen ist jetzt mein Titel fällig. Dann sage ich Wolverine in Japan. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wolverine Japan. Ja, der heißt Wolverine in Japan. Das ist schon richtig. Das ist okay. The Wolverine. Richtig. Stimmt. Nein, wirklich? Das stimmt nicht. Also ja, das stimmt, dass er The Wolverine ist. Also halben Punkt für Becker. Becker kriegt einen halben Punkt, ja. Was? Halbe Punkte für geistreiche Einwürfe. Hey. Neue Regel. Ab jetzt. Roger. The Prestige. Das wäre gemein, aber weil der ist ja auch ein guter Film. Ne? Außer du findest nicht, ne? Nee, aber das stimmt auch nicht. Du magst ja immer nicht, du bist ja so der Proto-Hipster, der immer alle Filme schon scheiße fand, als wir die noch gut fanden. Ich fand die schon scheiße. Ist es X-Men Origins Wolverine? Nein. Jetzt kommt der zweite Tipp, die zweite Runde. Jetzt bist du wieder dran, Becker. Oh. Okay, die zweite Kritik heißt von Liebelei, nur wer brutale Dramen mag, sollte den Film schauen. Ich habe mich so auf den Film gefreut und dachte auch nach den ersten 20 Minuten, der Film ist echt gut. Bis eben der Protagonist auftauchte und das Ganze sich zu einem öligen, brutalen Drama entwickelte. Der Film drückt so ziemlich auf die Tränendrüse. Der Protagonist wird in seiner Kleinkindphase vermöbelt und angezündet. Dazu stolpert er durch das Bild wie ein besoffenes Alien und schreit laut nach Mami, aber mit U, also nach der Mami. Klingt komisch, ist aber nicht. Dann will er den Leuten nicht länger wehtun, legt sie aber mit einem ganzen Messerset in Anführungsstrichen schlafen, bis er merkt, dass er sie doch irgendwie gekillt hat. Seine Mumie, also die Mami, und sein Daddy sind zwei total brutale Gangster, wobei sein Daddy ihn nur haben will, um das große Ding zu drehen. Und dann sind da auch noch Szenen, wo er rührend ein Auto auf eine Leinwand in 5 Sekunden malt. Ach ja, und der Film ist voll von bösen, bösen Menschen. Ein Stern. Klingt eigentlich ganz gut. Klar. Also ich sage jetzt einfach irgendeinen Film, von dem ich weiß, dass Hugh Jackman mitgespielt hat, aber ich habe den nicht gesehen. Es ist warte, ich gebe dir noch einen extra Tipp. Ich wusste von dem Film gar nicht, dass da auch Hugh Jackman mitspielt. Aber du darfst jetzt deinen Tipp sagen. Ist es Australia? Nein, leider nicht. Das ist nicht der Film, wo das Kind angezündet hat. In seiner Kleinkindphase. Nee, keine Ahnung. Was ist denn das Brutales? Okay. Dann, Tim? Ist es Van Helsing? Nee, aber boah, das ist der schlechteste Hugh Jackman-Film, hundertprozentig. Oh, den habe ich total verdrängt. Ich habe vorgestern an den gedacht. Also ich glaube, da kam keine Mumie vor. Nee, es kommt ja auch keine Mumie vor, aber da sagt ja immer Mami mit U. Ja. Aber in Van Helsing habe ich dran gedacht, als ich Solomon Kane geguckt habe vorgestern. Der ist, das ist ähnlich besser als scheiße. Van Helsing, aber auch komisch, ja. So komischer Fantasy-Murks eben. So, und Roger? Also ich weiß nicht. Okay. Chappie? Ja, genau. Richtig, Roger. Chappie. Ich wusste gar nicht, dass Hugh Jackman ja, hab ich, das war ja mein, deswegen war es ja mein zweiter Tipp. Der ist doch... Aber wo wird denn da... Wird der jemand angezündet? Kann ich mich nicht entsinnen. Ja, Chappie wird wahrscheinlich angezündet, so als Kind. Aber Chappie ist ein Roboter. Ja. Ja. Schappi. Deswegen malt er ja auch in 5 Sekunden ein Bild von einem Auto auf eine Leinwand. Ah. Und legt dann alle mit seinen Messern schlafen. Ah. Weil er wird ja so erzogen in dem Film. Das hast du aber klug gemacht, diese Rezension. Also vorgelesen, wieso? So ausgewählt. Ich habe nicht gecheckt, dass es der Roboter ist. Ja, nee, ich wollte das ja auch nicht zu einfach machen. Das war nicht schlecht. Und habe dann halt manchmal so eindeutige Sachen immer ein bisschen abgeändert. Aber ohne natürlich die schöne Schreibselei der Rezension zu zerstören. Okay, jetzt geht's wieder los. Wieder mit Becker. Erste Rezension. Da habe ich sogar 3, falls ihr nicht drauf kommt, weil das ist auch nicht so einfach, weil das wieder jeder Film sein kann. Von Active Jive. Die Rezension heißt: Der Film hat mich voll angeschnarcht. So einen Scheißfilm habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Einige Stellen waren derartig langatmig, um nicht zu sagen Komata, also Satzzeichen wahrscheinlich, dass ich mehrmals einschlief. So muss ich immer wieder zurückspulen und mich weiter langweilen bis zum nächsten Schlaf und so weiter. Wenn es Minusbewertungen gäbe, hätte dieser Film glatte -10 Sterne verdient. Weil das die Beschreibung. Kann ich einen Tipp kriegen, von wann der ist? Ja, ach so, mein Tipp übrigens für alle Filme, die sind alle aus den letzten 6 Jahren. Ah, also ist es nicht Odyssee 2001. Nee, und außerdem, also... Bei der Film, diese Rezension ist so, fand ich nur lustig, deswegen gibt es auch bei dem ersten Tipp noch 2 Sterne, wenn jetzt in der ersten Runde das keiner weiß. Also 2 Striche, Sterne gibt es da damals. Ich würde ja 0 Striche geben, wenn es ginge. Ja, weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne? Weiß das irgendjemand von euch? Nee. Hat jemand einen Tipp? The Hateful Eight. Nee. Ex Machina. Auch nicht. Okay, ja. Aber alles sehr gute Tipps für langweilige Filme. Gibt's noch einen Tipp? Ja, soll ich jetzt den nächsten Tipp machen? Ja. Sag mal den nächsten Tipp, bitte. Okay, geht wieder bei Lodger los. Bei Lodger geht's los. Bei Beggar meine ich. So. Von G.G. Jung. Die Kritik heißt leider der, also die hat keinen richtigen Titel, das sind nur die ersten beiden Worte der Kritik, die dann der Titel waren. Leider der bislang seichteste Film, den ich mit Mark Wahlberg sehen durfte. Freut man sich zu Beginn auf schöne Körper, eine gute Besetzung und eine vielversprechende Story, wird man schon bald durch die platte und oberflächliche Handlung zu Ende. Entschuldigung. Gesundheit. Wird man schon bald durch die platte und oberflächliche Handlung zur Ernüchterung gebracht. Drehbuch und Regieführung meiner Meinung nach absolut misslungen. Wer trotzdem den Film sehen will, sollte warten, bis er gratis auf Prime verfügbar ist. Ist es The Happening? Nein. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Tim? Ist es Pain and Gain? Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Hast du auch gedacht? Ja. Aber du bist jetzt ja gleich als Erster dran. Übrigens, die dritte Rezension war auch noch ganz schön, die ich als dritten Tipp dann hatte, weil die war: Du hast dich verkauft, Dwayne Douglas Johnson. Von Patrick hieß die. Ich bin echt ein Fan von Dwayne The Rock Johnson, aber nicht in diesem Film. Dass er in so einem schlechten Film mitmacht, macht mich sehr traurig. Ich finde, dass dieser Film ein Softporno ist. Überall nur leicht bekleidete Frauen, wo man hinschaut. Und ich sage nur, nein, danke. Ich empfehle, leiht euch den Film erst bei World of Video, bevor ihr ihn euch kauft. Oder wartet, bis er auf Amazon Prime ist. Warum denn bei World of Video? Ja, ich weiß auch nicht. Aber das ist eine schöne Sache zu sagen. Geht mal in die Videothek. Ja. Mhm. Ja, mit dem ersten, beim ersten Tag kann ich zustimmen. Dass er sich verkauft hat? Ja. Hat dir der Film nicht gefallen, Pain and Gain? Doch, war große Klasse. Das war ja basierend auf einer wahren Geschichte. Also es ist immer schön, so aus tragischen, echten Lebensgeschichten eine lustige Michael Bay-Komödie zu machen. Ja, ja. Wie bei Transformers. Ja, der war geschmacklos, aber er hat mich besser unterhalten als alle Transformers-Filme. Achtung, Nase putzen. Jo. Fertig. Okay, nächste Runde. Jetzt geht's los bei Roger. Die erste Rezension ist von Marc und der Titel ist Käse. Und der Text ist absoluter Käse. Leider konnte ich in dem Film keine richtige Story entdecken. Leider nur ein Versuch an die vorherigen Filme anzuknüpfen. Da die Effekte ganz okay waren, ist der eine Stern voll vertretbar. Ich glaube, ich weiß was. Echt? Okay, nee, ich glaube nicht, aber das ist die erste, wirkt auch zugegeben beim schwere Kritik. Aber dann der zweite, da kann man nochmal 2 Punkte bekommen. Also es muss ja irgendeine Fortsetzung sein, wenn es ja an was Altes anknüpfen will. Mhm. Aus den letzten 5 Jahren. Gab es da Fortsetzungen? Na, gibt es sicher nicht. Whiplash 2. Nee, ich weiß es nicht. Lass den nächsten raten. Was denkt Becker? Becker denkt entweder... Nein, nur oder. Becker denkt Star Wars, der neue Film. Nein, leider nicht. Oh. Dann bankt Decker was anderes. Das darfst du dann in der nächsten Runde denken. Ja, ich heb's mir auf. Was bankt Tim? Eine Fortsetzung von Paranormal Activity. Guter Tipp, leider nicht richtig. Aber jetzt bei der zweiten Kritik war es ganz klar. Von Pink Lady. Wenn Uwe Boll und Peter Jackson zusammen einen Film zeugen könnten, wäre das hier das Ergebnis. Ja, dann war mein erster Hunch war wahrscheinlich dann doch richtig. Die Kritik lautet wie folgt. Zuerst ist aber jetzt wieder Roger dran, weil der in Führung ist. Also, die erste Stunde ist wirklich das Schlechteste, was ich je in meinem Leben in einem Film gesehen habe. Keine Übertreibung. Null Handlung, null Dialoge. Nur viel hanebüchendes Crash, Boom, Bang. Wieso, weshalb, warum. Aber egal, da gibt es Action. Würde ja gern was zur Handlung sagen, nur da gibt es keine. Nach einer Stunde kommt dann wenigstens ein wenig Handlung auf. Auch wenn ich die dann auftauchende Truppe in so einem Film einigermaßen deplatziert finde. Peinlich. Wohl cool gemeinte Action-Ideen lösen sich mit völlig in der inneren Logik des Films widersprechenden Inhalten ab. Es gibt ein Videospiel namens Brutal Legend. Irgendwie kommt mir der Film hier wie die Verfilmung dieses Games vor. Unverständlich, wie dieser Film auf 5 oder 6 Oscars kommen konnte. Aber hier wollte die Academy wohl cool und modern sein, schießt weit übers Ziel hinaus, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Weiß ich nicht. Hobbits, irgendwas? Ja, das würde auch gut stimmen. Gerade der erste, Mann. Aber nein, leider nicht. Dann jetzt Becker mit deinem Tipp. Ah, ich dachte auch Hobbits. Academy? Die Academy? Ein Ensemblefilm, die Academy gut fand. Also ein Ensemblefilm stand da nicht in der Kritik. Ja, aber das, die Leute, die dann da vorkommen, das waren ja mehrere, wurde dann gesagt. Ja, eine auftauchende Truppe. Ja. Puh, Alarm für Ruhrtag. Ich sage Avengers Age of Ultron. Okay, das stimmt nicht. Und Tim? Ich habe keine Ahnung. Okay, gut, dann gibt es jetzt noch den dritten und letzten Trick, den Tipp, den ich aus der Kritik jetzt gerade weggelassen habe. Den dritten Trick. Und der ist nochmal auf die Handlung bezogen. Die Handlung ist, Frau fährt einen LKW, biegt irgendwann links ab, obwohl sie nicht darf, fährt weiter geradeaus und dreht irgendwann wieder um. Okay. Das macht es doch hoffentlich dann klar, oder? Das ist ja für mich nicht. Echt? Okay. Ich weiß es. Ja, dann sag. Weiß Tim? Ja, warum? Tim ist dran. Tim ist noch nicht dran. Nö, nee, eigentlich dann ist Becker dran, wenn Roger nicht Becker weiß. Ist dran, aber Tim weiß auch nicht. Echt? Okay. Mad Max Fury Road. Ja, richtig. So. Ein großartiges Meisterwerk des modernen Kinos. Ja. Ein Stern. Meiner Meinung nach. Der eine Stern ist wohlverdient. Also ich muss echt sagen, ich habe ihn das erste Mal alleine geguckt und ich habe bitterlich geweint aus Freude und Erleichterung. Ja, er war wunderbar. Ein hervorragender Film voller emotionaler Katharsis. Ich fand den auch gut, aber es war, auf Amazon fanden den viele scheiße. Weil der ist ja ein blöder Frauen-SJW-Film, deswegen können wir den nicht gut finden. Außerdem sagt Mad Max gar nicht so viel. Ja. Ganz anders wie in seinen anderen Filmen, wo es nur um ihn geht und gar nicht um irgendwelche Zeit komischen Kinder. Richtig. Ja, mein Ergebnis noch, was ich dann am Ende ziehen konnte, dass die Ein-Sterne-Rezensionen leider gar nicht so unterhaltsam sind meistens, weil meistens die meisten Rezensionen sind immer eine Mischung aus den folgenden Phrasen. Entweder trotz guter Schauspieler, grottenschlechter Film oder schlechtester Film, den ich je gesehen habe. Oder nach so und so vielen Minuten habe ich ausgemacht. Oder meiner Frau hat es auch nicht gefallen. Das ist so ähnlich, das nicht mal meiner Frau hat es gefallen. Das ist Anti-Chefkoch so. Mein Mann hat es auch gegessen, obwohl er sonst keine Filme. Und außerdem noch, das ist der schlechteste Film von Regisseur XY und Nummer 1 in meiner Anecdotal Evidence Liste ist, das war alles nur verschwendete Lebenszeit. Das steht ganz, ganz oft in den Kritiken. Dann verschwenden die immer noch mehr Lebenszeit, um das dann nochmal bei Amazon zu schreiben. Naja, als Abschluss habe ich jetzt noch eine Kategorie, nämlich 5 Sterne. Das ist aber nur 2 Rezensionen. Die erste Rezension heißt von Alex H. Mann, der Film ist so geil. Ich war gestern im Kino und habe mir den Film angeschaut. In 3D natürlich. Der ist so cool gemacht, denn ich hole mir, wenn der Film auf Blu-ray in 3D rauskommt, das ist so fix. Mir gefällt besonders in dem Film die Sarah. Die ist auch eine gute Schauspielerin. Und der Arnold, der ist auch ein guter Schauspieler. Nee, der ist auch ein guter Schauspieler. Schaut euch an, meine Empfehlung ist, geht am besten gleich ins Kino. Es wird sich lohnen für den Film. Ich weiß. Okay. Aber ich glaube, Tim ist dran. Ich bin dran? Ja. Das ist der Terminator. Gönözüs. Terminator 1? Nee, das ist, wie heißt der? Genesis? Okay, wie buchstabiert man das? Aber richtig, ja. Weil es ist ja so schön mit Genesis, mit Y geschrieben. Genau. Weil es um das Genesis-System geht. Ich habe den auch geguckt letzte Woche und das kann ich nur genauso sagen, wie das Alex da gesagt hat. Ist ja die Sarah eine gute Schauspielerin? Ja, die Sarah ist eine gute Schauspielerin. Und außerdem, das fand ich auch noch schön, dass er zum Beweis Fotos seiner Kinokarten darunter gepostet hat. Zum Beweis. Ich habe es wirklich geguckt. Ja. Und dann noch der zweite Bonus. Der lustigste Film, den ich je gesehen habe. 7 Zwerge. Whiplash. Und das ist die am besten bewertete positive Rezension von Saber Bruno. Dieser Film. Dieser Film ist so lustig. Dieser Film ist einfach nur lustig. Und was anderes muss ein Film dieser Art auch nicht sein. Als ich mir den Film im Kino angeschaut habe, habe ich dauernd Tränen gelacht. Ich konnte nicht einmal was trinken, als ich einen Schluck machte und das Getränk noch im Mund. Dann kam schon wieder die nächste lustige Szene und ich habe so lachen müssen, dass ich das Getränk ausspuckte. Im Kino! Ausrufezeichen. Danach habe ich nicht mehr getrunken. Wer einmal wirklich lachen... Danach habe ich nicht mehr getrunken. Wer einmal wirklich lachen will und das hemmungslos unter Tränen 1,5 Stunden lang, der soll sich diesen Film besorgen. Er ist wirklich zum Lachen da und der lustigste Film, den ich überhaupt je gesehen habe. Auch bei weiteren Mal anschauen habe ich noch Tränen gelacht. Und Rotters. Ja, halt. 7 Zwerge, wenn an einem Weib, ist wahrscheinlich nicht. Richtig. Doch. Ja. Nee, ich weiß. Und ich habe mich gefragt, ob das eine Parodie. Doch, das ist richtig. Es ist wirklich richtig. Es ist wirklich richtig. Das habe ich schon gesagt bevor. Ja, aber du warst nicht dran. Nein. Und außerdem ist es ja doof, wenn Roger nicht gewinnt. Ich hätte doch eh gewonnen. Ich dachte, das ist vielleicht eine Parodie, diese Kritik. Ja. Aber ich habe mir dann von dem Saber-Bruno nochmal die anderen Kritiken, die er in letzter Zeit so angeguckt hat, angeschaut. Und die letzten Rezensionen des Users waren einmal zu dem Film Liebe von Michael Haneke. Da hieß die Rezension ein sehr, sehr guter, aber nicht perfekter Film mit irgendwie 5 Sternen. Dann die nächste Rezension war Zerrissene Umarmung von Almodovar. Was? Ja, und die Rezension hieß ein wunderbares Liebesdrama, ganz von Pedro Almodovar. Und die nächste Rezension war Night on Earth von Jim Jarmusch. Und da hieß die Rezension ein wirklich sehr guter Film von Jim Jarmusch. Und auch 5 Sterne. Und dann danach die Rezension in seiner Queue war Tree of Life von, weiß gar nicht mehr von wem der war. Und da hieß die Rezension ein sehr, sehr guter Film, aber auch sehr gewöhnungsbedürftig. Also er guckt immer nur Arthouse und dann guckt er einmal 7 Zwerge und spuckt im Kino rum. Aber seitdem trinkt er nicht mehr. Nicht mehr im Kino. Das selber, Bruno, aber nicht das schlecht. Auch so nicht beim Humoralpathologie hören. Ja, das stimmt. Und danach wusste ich immer noch nicht, ob das eine Parodie-Rezension war, ja. Aber ich glaube nicht. Die waren alle mit der gleichen Begeisterung geschrieben, die ganzen Rezensionen. Das ist ja unglaublich. Vor allem war es lustig. Nicht schlecht. Ja. Das war jetzt mein zweites und letztes Quiz erstmal für die nächsten Folgen. Sehr schön. Und zur Siegerehrung auf Platz 3 mit 1,5 Punkten ist Becker. Hey! Auf Platz 2 mit 4 Punkten ist Tim und auf Platz 1 ganz knapp mit 5 Punkten ist Roger. Juhu! Buh! Du musst mehr so ein Mario Party-mäßiges System machen, wo am Ende noch jemand 3 Punkte kriegt dafür, dass er am wenigsten Punkte gekriegt hat oder so. Ja, aber wenn ich dann in 50 Folgen das nächste Quiz mache, wenn alle Yokai der Woche vorbei sind, dann mache ich das. Versprochen. Großes Indianer-Ehrenwort. Aber leider muss ich jetzt auch schon zu den schlechten Nachrichten über, denn diese Woche habe ich keinen Yokai der Woche. Schade. Schade. Naja, die Tradition kann man auch mal einmal unterbrechen. Ja, das stimmt. Aber dann führe ich noch ganz schnell eine neue Kategorie ein, weil wir wollen jetzt einen Kleiderkreisel vor Romanten der Woche einmal helfen. Okay. Ich würde sagen, ich lese noch ein Problem eines Kleiderkreiselisten vor und wir wollen versuchen, dieser Person zu helfen. Okay. Es geht um das Thema Fuckboy-Problems. dazu müssen wir noch sagen, dass wir netterweise gesponsert wurden von einem Hörer zu diesem Thema. Der hat uns das empfohlen. Genau. Und dann kann man jetzt bei Kleiderkreisel/Humoralpathologie kriegt man ein gratis Fuckboy. Kriegt man ein gratis Fuckboy gegen ein altes T-Shirt. Okay, ich schilder mal die Frage. Vielleicht haben wir eine Antwort. Mhm. Hallo, liebe Gemeinde. Mein Fuckboy und ich kennen uns nun 5 Monate. Bei unserem Kennenlernen wollte er direkt mit mir zusammen sein. Ich hatte jedoch einen Freund. Er wollte auch mehr, aber ich habe nichts zugelassen. Darauf habe ich Schluss gemacht und er, in Klammern mein Fuckboy, wollte aber keine Freundin mehr. Wegen der Uni hat er wenig Zeit, weshalb wir 4 Wochen später Shisha rauchen waren. Er hat mich sogar zum Burger King eingeladen. Big Spender. Voll. Danach wurde mir wieder mitgeteilt, dass er erstmal keine Zeit hat. Wir haben uns zufällig in der Stadt gesehen, viel geschrieben, aber oft gestritten. Er spielt ziemlich, schreibt viel mit mir, antwortet dann aber plötzlich nicht mehr, bis ich mich 1-2 Wochen später, wenn mein Stolz aufgibt, wieder melde. Tja, nachdem er seine Prüfung geschrieben hatte, haben wir uns gesehen und geküsst. Ich habe die Nacht bei ihm verbracht, aber nichts mit ihm gemacht. Er hat die ganze Nacht den Arm um mich gehabt. Hä? Ich dachte, es sei ein Fuckboy. Ja. Kommt noch. Am nächsten Tag hat er mich zu sich eingeladen und Avancen gemacht. Ich wusste, worauf ich mich einlasse, und wir hatten Sex. Danach haben wir noch die ganze Zeit gemeinsam verbracht. Einen Tag später auch geschrieben, bis er wieder nicht geantwortet hat. Nach einer Woche habe ich mich wieder gemeldet und wollte mit ihm reden, aber er möchte damit bis nach dem Urlaub warten. Freitag kommt er wieder. Das Beste, letzte Woche Donnerstag hatte ich ihm eine Nachricht geschrieben. Er hat sie nicht mal gelesen bis gestern. Wahrscheinlich, um mein neues Profilbild zu sehen, denn eine Antwort habe ich nicht bekommen. Was? Ja, ich weiß, ich bin an einen Fuckboy geraten und ich habe es auch nur getan, weil ich dachte, nach 5 Monaten muss ich mal mit ihm etwas weiterkommen und weil ich, seit ich ihn kenne, in ihn verliebt bin. Leider funktioniert das nie bei Fuckboys, aber ich bin auch nur eine Frau und war mal naiv. Meine Frage jetzt, wie soll ich handeln? Bald ist Jahrmarkt bei uns. Das ist sowas wie Vergnügungspark für eine Woche. Dort kann... Dort kann man feiern, trinken und Achterbahn und andere Sachen fahren. Jeder geht hin. Wenn ich ihn sehe, was soll ich tun? Meine Mutter meint, normal und stolz sein, und wenn er mehr will, Sex oder anderes, klipp und klar Nein sagen und dass ich mich nicht verarschen lasse. Dann würde er schon von alleine angekrochen kommen. Mm. Zusätzliche Infos. Er wird 21 und ich 19. Außerdem, wie erweckt man Interesse bei einem Mann, mit dem man nach 5 Monaten ins Bett gegangen ist? Einfach auf ihn scheißen? Kommt auf den Fetisch an. Was ich noch vielleicht ergänzen sollte, was aber wahrscheinlich keine Rolle spielt: Ich habe ihn gefragt, wieso Sex mit mir? Seine Antwort war, du redest zu viel. So, ich glaube, Becker, du hast doch sicherlich einen guten Tipp für diese Dame. Also, ich bin nur verwirrt. Also, erstmal habe ich natürlich gleich bei urbandictionary.com Fuckboy eingegeben. Ja. Weil anscheinend ist das ja ein Begriff. Und ich glaube, die benutzt das falsch. Ich hatte das Gefühl, ohne diesen Begriff zu verstehen, verstehe ich das nicht, was du da sagst. Ich ging davon aus, dass Fuckboy Boy-Toy ist. Aber, dachte ich auch, aber ein Fuckboy ist was anderes. Okay. Nämlich ist Fuckboy laut urbandictionary.com a manipulating dick who does whatever it takes to benefit him, regardless who he screws over. They will screw over anyone and everyone as long as they get what they want. Hm. Dann ist er tatsächlich an einen Fuckboy geraten. Was ist das? Gefährlich. Und was sind die zweiten und dritten Einträge? Weil das widerspricht sich ja immer so schön. Dann steht da noch irgendwie a person who is a weak ass pussy and ain't about shit. Fuckboy außerdem, how to spot a fuckboy? White Nike tube socks with his Adidas sandals. He wants to play 20 questions. Klammer auf, do not play. Klammer zu. Wahrheit oder Wahrheit. Relies on his mom but doesn't respect women. Looks like he just read one of Jaden Smith's tweets in all of his selfies. Can't find the clitoris. Also. Der Fuckboy ist derjenige, der die Klitoris nicht findet. Genau, Fuckboy ist aber ganz schön. Ein bisschen ironisch. Jemand, der Jaden Smith's Tweet liest und nicht weiß, wo die Klitoris sitzt. Ich glaube, Fuckboys sind so welche wie Ali Boumaier, der nicht zurückschreibt, auch wenn alle Häkchen blau sind. Genau. Dabei wollen die Hosts ja nur mit dem Dicken chillen. Das aber stimmt. Ganz ehrlich, mein Tipp ist, red mal mit deiner Mama. Hat sie doch schon. Das hat sie auch schon. Und die Mama meint normal und stolz sein. Ja. Und so, ihm einen Kotbeutel ins Gesicht werfen bei der... Ja. Achtung, Nase. Verzeihung. Ich wäre zumindest dafür, ihn öffentlich bloßzustellen auf der Kirmes. die vielleicht auch ein Jahrmarkt ist. Ein einwöchiger Jahrmarkt. Die Kirmes ist ein einwöchiger Jahrmarkt. Finde ich gut, dass sie das auch gleich dazu geschrieben hat, was damit gemeint ist. Weil das heißt nicht überall Kirmes. Manchmal heißt es auch Kerwe. Ja, die sollte zu dem, oder Kramermarkt, die sollte zu dem Ausrufer, zu dem Oh-Oh-Oh-Oh vom Breakdancer gehen und dem den Namen vom Fuckboy sagen. Und der sollte dann schön über die ganze Kirmes verkünden, dass das ein Fuckboy ist. Ja, das finde ich auch. Ja, das klingt gut. Und dann sollte die einen Eimer mit Schweineinnereien mit sich führen. Jetzt wird es aber ein bisschen extrem plötzlich. Was passiert denn hier? Hallo, aber habt ihr gehört, was er mit ihr gemacht hat? Der Fuckboy. Der hat einen One-Night-Stand gehabt. Der Fuckboy. Und dann? Und sich da nicht mehr gemeldet. Ja, so funktionieren One-Night-Stands. Ja, aber nur, wenn alle Beteiligten das auch wissen. Ja, man muss halt miteinander schwätzen. Wie hieß nochmal das Thema? A Fuckboy. Nur Fuckboy. Fuckboy Problems. Das Thema hieß einfach echt Fuckboy, oder? Das hieß Fuckboy Problems. Oh, yes. Hervorragend. Also ich denke zumindest, dass es falsch benutzt wurde. Und ich bin echt davon ausgegangen, dass es eigentlich um einen, dass sie sozusagen den an der langen Stange hält und nur was mit dem hat, wenn... Butter. Ja, aber am Anfang war das doch auch irgendwie so, oder? Dann wollte er was von ihr und dann... Genau. Die hat das komplett falsch gemacht. Also das können irgendwie... Wir unterm Strich, die hat das von vorne bis hinten falsch gemacht. Ja. Die hat sich selber den Schaden zugefügt. Sie hätte sofort mit ihm schlafen müssen. Genau. Dann wäre alles gut gewesen. Ja. Ja, ich denke, jetzt bleibt für sie nur noch einfach auf ihn scheißen. Ja. Und dann kommt der wieder angekrochen. Das war echt ein dummer Tipp von der Mutter. Also ernst gemeint, Rat. Die hört ja sicherlich zu, einfach auf ihn scheißen und nicht wünschen, dass er zurückkommt. Und sich ein neues Boy-Toy suchen, um zu ablenken. Fuckboy. Ja. Einen neuen Fuckboy. Ja. Schön. Ja. Ich denke, da können wir richtig helfen, den Damen vom Kleiderkreisel und den ganzen Fake-Damen, die eigentlich nur eklige Männer sind, die sich da sicherlich auch angemeldet haben. Was, bei Kleiderkreisel? Natürlich. Da sind doch die ganzen... Die sind doch alle bei Girlflirt. Na, aber wenn man bei Kleiderkreisel ist, da kann man sicherlich noch richtig schön auf die Jagd gehen. Du kennst dich auch. Ich mache das Kleiderkreisel-Segment auf jeden Fall jetzt jede Folge und lass es immer von Henrik anmoderieren. Ja. Mal schauen, wie oft du Kleiderkreisel richtig sagst. Wieso? Die Action-Menschen vom Kleiderkreisel. genau, das wollte ich noch sagen. Das habe ich auch noch nachgeschaut. Das wurde präsentiert von, oder wird präsentiert dann immer von Dominik aus München, weil wir sollten die Hörer, die uns darauf die Tipps geben, ja auch erwähnen. Ne? Das haben die schon verdient, den Shoutout. Ja. Danke für den Tipp, danke. Lieber Hörer Dominik. Aber der Tipp kam nicht von Hörer Dominik. Nicht? Nee. Ich glaube, der hat mir jemand zugetwittert. Okay, aber wir haben, also bei Facebook haben wir mal am 14. Mai auch von Dominik aus München auch den Kleiderkreisel. Ja, der hat uns Kotbeutel im Rucksack 2.0 empfohlen als Thema, dass wir das mal lesen sollten. Ja, das klingt ja sehr gut. Mache ich das noch. Das habe ich gelesen, das war eklig. Da hat er als Zitat, als kleines Tasty schon mal gegeben, aber gestern Abend habe ich schon wieder einen Beutel gefüllt mit Kot in seinem Rucksack gefunden. Es war eindeutig frischer Menschenkot. Dieses Mal habe ich leider kein Foto gemacht, da ich so angewidert war. Aber ich hoffe, ihr glaubt mir. Okay, das ist jetzt ein guter Teaser fürs nächste Mal. Ja, da können wir vielleicht auch Tipps geben. Also sind es duale Tipps an Dominik aus München und an... An den Fuckboy von Twitter. An den Fuckboy von Twitter. Den du nicht erwähnen willst. Doch, den erwähne ich. Moment. @dnklgr. Dankler. Richtig. Den kenne ich, den sehe ich auch häufiger auf Twitter. Schön. Sehr gut. Vielleicht ist er das ja. Vielleicht ist das Dominik aus München. Also da sieht man mal wieder, wenn man uns sowohl auf Google Mail, humoralpathologie@googlemail, als auch auf Twitter, @sunsunschau oder @timschirbaum oder @benkei2000 oder @beckertosaurus oder roger@darknet schreibt. Richtig. Oder auf Facebook, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir irgendwann reagieren. Vielleicht. Vielleicht. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Ja. Also das kann zumindest sein. Das sind ja alles wirklich nur Wahrscheinlichkeitswerte. Also kann man jetzt keine Garantien geben. Genau. Das muss ja auch zu uns passen, zu unserer Stimmung. Stimmt, dass da mal so eine Nachricht durchtunnelt, das ist halt immer drin. Ja. Da kann man selbst uns erreichen, auch wenn wir jetzt schon ziemlich abgehoben und nicht mehr volksnah sind. Das stimmt. Also ich würde sagen, mit den meisten von unseren Hörern würde ich mich nicht sehen lassen. Also auch mit den meisten Leuten, mit denen ich ja aufnehme, nicht, aber... Nee, das muss nicht sein. Ist teilweise auch dann gut, dass wir jetzt immer in verschiedenen Räumen sitzen. Ja, ich auch. Das ist viel angenehmer. Die Spannung nicht so groß. Ja, und wir müssen nicht Angst haben, dass so schnell wir uns krank. Richtig, ja. Das ist nämlich durchaus möglich. Ja. Habt ihr noch einen Tasty? Ja, so genau. Ich habe einen Tasty. Ja. Wer hat noch einen Tasty? Ich hätte nicht. Auch eins, wenn ihr noch Lust habt auf so 10 Minuten Tasty, sonst gibt es das auch nicht. Dann können wir machen, dann muss ich aber erst auf Toilette. Ich mach das ganz kurz. Wenn, dann. Soll ich zu anfangen? Ja, mach mal. Mach. Also es war ja nicht nur, Rapperkrieg in Köln, sondern es war ja auch an anderen Schauplätzen ordentlich Krieg, denn auf der Gamescom, da war ich nämlich mit dem Freund Henning und wir haben wieder mit dem Freund des Podcasts Henning. Und wir waren ja noch nie auf so einer Großveranstaltung und dachten, da könnten wir ja mal hingehen und das dann mal kurz erzählen, so wie Roger das sonst immer macht. Ja. Und am vorletzten Messetag waren wir dann da mit ordentlich Handsanitizer und Müsli-Riegel im Rucksack, wie man da so hingeht, hat man uns gesagt. Und auch mit dem Wissen, dass es keine großen Neuigkeiten gibt. Deswegen hatten wir glücklicherweise auch keinen Stress, dass wir jetzt irgendwas unbedingt sehen müssten. Trotzdem sind wir dann, weil wir ja alt sind, schon um 8 Uhr früh dahin. Denn man hat uns von den schlimmen Schlangen am Eingang erzählt. Also Mann ist natürlich wie immer spielemerlin.de, ja. Der auch in Köln war. Lese Merlin. Außerdem wohnt Henning auch nur so 10 Minuten per Pedis von dem Gelände weg, was ganz praktisch ist. Und man muss nur über diese wunderschöne Brücke gehen mit den ganzen Vorhängeschlössern für Eternal Love. Und dann ist man eigentlich auch schon da. Und das war auch ganz lustig, weil ich habe immer schon vorher von den amerikanischen Podcastern über Videospiele gehört. Man, it's so beautiful. The city never takes them down. Aber das stimmt ja nicht. Aber es ist löblich, finde ich, dass die immer so ein Europa-Bild haben. Da wurden schon mehrere ganze Abteile von der Brücke abgeschnitten. Ja. Dann ist die Liebe mit zerbrochen. Mit der Kneifzange abgeschnitten. Ja, wir wurden dann, Herzen zerfetzt. Genau in dem Moment haben sich dann so 500 Paare getrennt auf der Welt. Weil sobald die nicht mehr hängen, ja, es ist aus mit der Liebe. Sind die auch nicht mehr zusammen, ja klar. Genau. Aber egal, die ganze Sache ist super durchorganisiert. Also man wird ja immer so mit 150 bis 250 Leuten weitergeschleust, dass es dann nicht so anstrengend wird, aber man kann sich trotzdem schon so an den Schweißgeruch und so gewöhnen in der Zeit, so ganz langsam. Und außerdem so aufgeregte Diskussionen dann von den Leuten im Stimmbruch meistens verfolgen. Die so sind so, nein, du musst halt immer den Carries das Farmen überlassen oder so, ey, ich verstehe das nicht, die ist doch voll Zundere, aber bin ich jetzt in der Friendzone oder wie und so weiter. Wow. Also das wird da nicht langweilig und außerdem sind da auch ganz viele Cosplayer natürlich, die auch hübsch sind und was fürs Auge. Und da wir in Deutschland sind, haben die ja auch am Anfang sich so Armbänder geholt, die dann so farbkodieren, ob man 12, 16 oder 18 ist. Und das hatte dann den coolen Nebeneffekt, dass man dann nur so kurz erstmal einen Blick aufs Handgelenk macht bei den heißen Cosplayern und Cosplayerinnen. Und dann, wenn man sieht, okay, blaues Band, über 16, geilo, jetzt kann ich mir das ungeniert angucken, hier die ganzen Goods. Und man muss sich nicht eklig fühlen, weil man vielleicht einer 13-Jährigen auf den Arsch geguckt hat. Also deswegen ist die Gamescom auch familienfreundlich. Das war schon... Ist ein schönes System. Ist ein super System. Hotte Babes war ein Check. Und dann sind wir auch rein, so um 8:50. Aber da waren leider schon die Schlangen trotzdem total lang. Und wenn man irgendwo was ausprobieren wollte, dann hätte man immer so zwei Stunden warten müssen. Und wir haben auch leider keinen von den coolen Stühlen, die Merlin verteilt hat. So, die hatten so Faltstühle an ihrem Stand verteilt als Swag. Die hatten wir leider nicht, deswegen konnten wir jetzt dann auch nicht in der Schlange sitzen, statt in der Schlange stehen. Also wer mit weniger als 2 Stunden Wartezeit rechnet, ist selber schuld. Ja, das stimmt. Haben wir jetzt auch nicht wirklich, aber wir dachten, vielleicht ist das ja irgendwie möglich, dass wir nochmal irgendwas Cooles, so wie VR oder was man jetzt so macht, mal ausprobieren können. Nee, aber VR, das ist zum Teil einfach auch Tage vorher schon ausgebucht. Ja, das haben wir dann auch gemerkt, dass man sich da vorher so anmelden muss. Und ist echt eine Schweinerei, ne? Ja, Schweinerei. Aber es war eigentlich dann gar nicht so schlimm. Es war trotzdem nett und wir haben auch gemerkt, dass das dann massenkompatibel ist jetzt mit den Videogames und nicht nur Cosplayer und so dicke Nerds wie wir dahin gehen, sondern auch Pärchen und Mädelsgruppen und Familien und so Mitdreißiger in Militärklamotten, die alle World of Tanks sehen möchten und so Leute. Und dann läuft man da halt so durch große Hallen und alles ist ganz nett und alle sind eigentlich ganz friedlich, auch wenn da überall von allen Seiten Krieg beworben wird. Das war irgendwie komisch, denn zum Beispiel bei Wargaming, bei den World of Tanks Leuten, da konnte man dann immer so Panzer feiern mit denen, da konnte man mit Hashtag Celebrate Tanks 100 Jahre Panzertechnik tweeten und dann irgendwas gewinnen, eine Kraka oder so. Kann man die auch in Minecraft benutzen? Mit Minecraft? Kann man das auch mit Minecraft benutzen? Die nee. Kraka? Das Celebrate, die Kraka, ja, das, wenn man keinen Laptop hat, geht das schon. Aber da muss man eine ordentliche Grafikkarte für haben. Ja, schon, sonst geht das nicht. Ja. Und dann geht das aber irgendwann so los mit so Bühnenshows, wo dann der Swag ausgeteilt wird. Und dann muss man nur den geringen Preis zahlen, irgendwie alle Scham abzulegen und als lebendiger Werbemultiplikator für die jeweilige Firma zu agieren. Ja. Und dann kriegt man geile T-Shirts oder Pringles oder Hoodies oder Bonuscodes. Also damit muss man halt, stellt man sich halt so eine Meute vor eine Bühne und dann ruft jemand, also jetzt die lautere Seite bekommt ein Pringles. Und ihr links ruft jetzt Xbox und ihr rechts ruft jetzt One. Und dann rufen die alle so Xbox One. Und dann ruft der Typ irgendwann, was, ich kann euch gar nicht hören. Wollt ihr alle keine Hoodies oder was? Das könnt ihr doch besser. Und dann muss man noch mehr Xbox One schreien und dann kriegt man irgendwann eine Packung Pringles am Kopf. Also es ist super. Ist wie Karneval. Ja. Nur eine Woche. Ja. Und man schreit nicht Kamelle, sondern Xbox One. Oder Microsoft. Und man kriegt nicht mal den, oder War, man kriegt nicht mal den König Poldi zu Gesicht. Ja, Tanks. Oder man schreibt... Oder Drop Zone. Ja, ich hoffe, dass Merlin das auch machen musste, dass er dann da so auf der Bühne rumhüpft zu Mortal Kombat Musik, also zu diesem Kombat Techno. Das durfte er, glaube ich, nicht machen, ne? Nee, das durfte er nicht, obwohl es jeden erfreut hätte. Ja, auf jeden Fall. Und dann gab es, bei Wargaming gab es dann ganz viel Celebrate Tanks und auch die Bundeswehr war da und hatten da so Panzer hingefahren. Und dann konnte man echt? Waren da so Mütter, die gesagt haben zu ihren, weiß nicht, 6-jährigen Kindern, die im Panzer saßen, jetzt geh doch mal an das Flugabwehrgeschütz und stell dich da mal hin. Und dann haben die so Fotos von denen gemacht. Und dann waren wir so ganz happy. Und wir waren dann, ich fand das immer so lächerlich, dass alle so sagen, das ist ja alles immer nur brutal und Kriegsspiele und so auf diesen Messen. Aber wenn man dann da ist und überall immer nur Geballer hört, dann ist das echt extrem nervig. Obwohl ich ja auch gern mal so das ein oder andere Spiel spiele. Naja. Ich glaube, die beste Halle für dich wäre gewesen die Indie-Halle. Ja, da waren wir auch. Da ist immer eine Halle, wo nur Indie-Spiele sind und da ist es immer ziemlich chill. Da ist auch das Cosplay-Village. Die werden da auch abgeschoben zu den Indies. Das ist so die echte Videospielemesse sozusagen. Genau. Das ist nämlich, die ganzen großen Hallen, wo die großen Firmen sind, das war, ist echt nur eine große Werbeveranstaltung. Das hat mit einer Messe eigentlich nicht mehr viel zu tun. Aber wir waren da noch in so der kleinen Family-Zone. Da wollten wir uns eigentlich über die DCMM lustig machen so und da halt so ganz ironisch hingehen. Das ist die deutsche Case-Modding-Meisterschaft, wo man halt sich so geile PCs baut. Die dann so aussehen wie Drachentürme und sowas. Genau, aber das war dann eigentlich doch ganz süß oder ganz nett, weil erstens war da keiner, weil das keine Sau interessiert so richtig. Da gehen dann halt so 10 Leute rum, aber da geht eh keiner so wirklich hin in diese Area und dann sitzen da halt die Super-Nerds, die halt so ihr schönes Nischenhobby haben, rum und haben dann so halt, jetzt habe ich die TARDIS gebaut und es ist gleichzeitig ein PC mit Wasserkühlung, die so komisch blubbert oder halt so ein Batmobil aus Batman oder ein Star Trek Klingon Warbird oder so, das dann gleichzeitig ein PC ist, aber nicht wirklich ein praktischer PC, weil man jeden Tag Staub wischen müsste, ganz doll. Ja, aber ja, das war aber dann nett, weil das war dann immer so Vater und Sohn oder eine Chinesin, die halt so ganz alleine Dinger zusammenschraubt, also ich glaube, die ist Jai oder so. Und so. Aber ja. Ja, aber das hat uns dann eigentlich gut gefallen, weil das war dann wenigstens real und nicht nur irgendwie so ein Werbescheiß, obwohl das natürlich auch von MSI gesponsert war mit Grafikkarte gewinnen und allem, was da immer zugehört. Also msi.de/humoralpathologie und so weiter. Ja, aber ob man da einen aufwendigen Case moddet, mhm, und man kann das gleiche gewinnen, als wenn man ganz laut Xbox One schreit. Stimmt. Ja. Da weiß ich, wo mein Respekt für hingeht. Ja, das ist, ja, nee, das könnte man mal überdenken. Und sonst war da noch so auf der, in der Outside Area so eine riesen lange Schlange. Und da wussten wir nicht so, was ist denn hier los? Und das war irgendwie so ein Saturn-Pavillon. Und dann haben wir irgendwann so gehört in der Menge, ey, da kann man sich anstellen, da ist dann Meet and Greet mit Gronkh. Mit Gronkh! Und dann immer alle so, ey, weißt du, ob auch Gronkhs Freundin da ist? Das wäre so gut. War Pandoria dabei? Ja, und dann... That's weird. Das ist sehr weird. Also da war auf jeden Fall Gronkh. Und dann habe ich noch Gronkh am Ausgang auf dem großen Saturn-Plakat gesehen und den gleich getwittert. Und dann musste ich den Tweet wieder löschen, weil das war nicht Gronkh, sondern Technik. Same, ist das halt, hallo, wenn man alt ist und auf die Gamescom geht. Aber insgesamt war das schön. Und als wir rausgekommen sind, war da gleich so eine Anti-Kriegs-Demonstration, die wir super willkommen geheißen haben. Und nach 7 Stunden waren wir dann da raus und haben eigentlich gesagt, das kann man mal wieder machen. Nächstes Jahr bin ich hoffentlich auch mal dabei. Tasty also fürs nächste Jahr. Ja, gehen wir alle hin. Die Klassenfahrt. Klassenfahrt zur Gamescom und danach in Serengeti. Mhm. Richtig. Tut mir leid, das war jetzt ein langes Tasty. Ich hoffe, das war trotzdem unterhaltsam. Ja, das war so unterhaltsam, dass Roger rausgegangen ist. Ja, ist okay, aber der musste ja auch mal kurz austreten. Ja. Nicht, dass er jetzt in die Flasche pieselt. Aber war das bei euch auch so? Also, aber ich habe jetzt gar nicht erzählt, das kann ich euch jetzt erzählen als Special, wo ich dann, wir haben trotzdem natürlich Spiele gesehen. Und zwar unsere Lieblingsspiele Gears of War 4 und Tekken 7, weil da sind wir einfach random reingegangen. Weil da waren die Schlangen nur so 10 Minuten. Das will keiner, das interessiert keine Sau. Mhm. So Xbox-Spiele. Cool. Und dann kriegt man am Ende ja immer so eine ganz große, teure, umweltverschmutzende Papiertüte mit Werbung drauf. Und dann ist da so ein Poster drin von Gears of War oder von Tekken. Und irgendwie so ein Anstecker und so ganz viel Swag ist da immer auch noch bei. Mhm. Meistens so hässliche Schlüsselbänder. Genau, die man dann einfach so bei einem nächsten Mülleimer einfach stehen lässt. Die BPJM hatte auch einen Stand, das fand ich auch schön, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und die hatten den ultimativen Behördenstand, schön in schwarz-weiß, so ganz understated, auch in dieser Family Area. Und der war ganz allein und da ist auch nie jemand hingegangen. Aber schön, dass sie da waren, so, ne? Ja, das ist eine Messe für die ganze Familie. Mal gucken, ob Roger überhaupt wiederkommt oder ob der jetzt da ist. Roger geht einfach. Ja, das weiß ich. Was meint ihr? Roger ist vielleicht Pizza essen gegangen jetzt. Ja, so richtig weiß man das nicht, ne? Ich sag jetzt einfach mein Tasty. Meinst du, wollen wir nicht auf Roger warten? Nee. Wir sagten dann, dass wir uns in der nächsten Dimension sehen. Ach, na gut. Dann wäre er schon enttäuscht. Mein Tasty diese Woche ist ein Spiel, was ich schon sehr lange spiele, was aber jetzt erst aus der Beta-Phase raus ist. Ah, sollen wir jetzt, ist das ein Quiz, oder? Nee, es ist Starbound. Mhm. Starbound 1.0 ist es draußen und es ist ganz toll und es ist, wie man sich gewünscht hat, dass No Man's Sky ist. Hm. Ja, so ein 3D-Spiel, was man aus der Echtperspektive spielt und dann so in Vor allem der Galaxien kann? Nein, es ist ein 2D-Spiel, es ist sehr pixelig, aber man kann mit seinem Schiff in fremde Galaxien und alles mögliche entdecken und sammeln und bauen und craften und reparieren und Kolonien bauen und man kann, wenn man das über Steam hat, einfach per Knopfdruck mit deinen Freunden spielen. Cool. Krass. Die das Spiel auch haben. Hä? Also das schafft No Man's Sky nicht. Nicht die Freunde, ne? Die UNO spielen. Mit denen also geht das nicht. Ist jetzt das Besondere daran, dass es einen Multiplayer-Modus hat, oder was? Nein, weil No Man's Sky das irgendwie nicht hinkriegt, obwohl es damit groß Werbung gemacht hat. Okay. Nee, es ist doch gar nicht gewünscht, oder? Also, doch, natürlich. Das war ja, das haben die immer gesagt, so immer auf die Frage, will you be able to play with your friends? Haben die immer gesagt, yes, aber habe ich schon dabei so geguckt, als würden sie wahrscheinlich lügen. Die haben immer so geguckt, als hoffentlich muss ich jetzt nicht so konkret mich äußern. Haben wir gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man sich trifft in so einer großen Galaxie. Aber ob die gelogen haben oder ob die es einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, was die für Features dann umsetzen können, das kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Und das Spiel ist das dann eher so ein nerviges Spiel, wo man die ganze Zeit so Micromanaging machen muss oder hat das wirklich so Entdecker-Feeling? Es hat super krass Entdecker-Feeling, weil es gibt verschiedene Biome und verschiedene Planetenformen und die muss man sich auch erarbeiten. Also man kann nicht sofort als Neuansteiger auf so einen Vulkanplaneten gehen, weil dann verbrennt man. und so. Also es ist echt schön. Wie und im es echten hat, Leben. Wie im echten Leben. Du kannst nicht einfach auf einen Vulkanplaneten gehen. Ohne dein Environmental Park. Nee. Also muss es sein. Ist wirklich, es ist richtig schön. Und wenn man meinen Twitter kennt, ich tweete ab und zu ein paar Screenshots von meinen Starbound Sessions. Coole Sache. Da kann das man ist doch so Terraria in Space oder so, ne? Ja, genau. Es sieht ein bisschen aus wie Terraria. Ich finde es aber, also es ist richtig liebevoll gemacht und macht echt Spaß. Okay, und ist verfügbar für PC, oder? Auch ja, Konsole? Für PC. Konsole, für PC, nein. PC-Tim. Noch nicht, ach, aber auf Konsole? Ist es nicht in PlayStation Network? Auf nee, auf Vita? Es ist wirklich, also es ist, nee, es ist nur auf Computer. Also ich habe noch ein extra Tasty jetzt kurz, aber das ist auch erst für die Zukunft, denn bald kommt, glaube ich, auf PC Kerbal Space Program, nee, auf PC, auf Konsole Kerbal Space Program raus. Das coole Spiel, wo man sich mit so echter Physik Raumschiffe bauen kann und dann immer versuchen muss, mit denen diese kleinen Kerbals auf den Mond zu befördern. Das geht natürlich immer alles ungeheuer schief, weil das mega schwierig ist, so Raumfahrt, aber das soll relativ realistisch das Raumfahrt-Experience umsetzen. Und ich glaube, das ist auch sicherlich schön, wenn wir jetzt heute Space-Tipps machen. Ja. Also freut euch alle drauf. Schön. Und Roger, hast du auch noch was für uns? Hast du noch ein Text-Adventure? Ein Space-Text-Adventure. Ich habe, naja, ich sagte ja jetzt schon wieder so, als würde ich jetzt wieder so eine Hipster-Scheiße hier anschleppen. Das mache ich natürlich nicht. Ich bin natürlich immer ganz, ganz nah dran am Zahn der Zeit. Und ich möchte, habe natürlich auch als Tasty Virtual Reality. Ich habe nämlich sehr viel gespielt in letzter Zeit mit meinem Virtual Boy Mario Tennis. Und was soll ich sagen, es ist einfach toll. Also diese 3D-Wirkung, die man bei Mario Tennis hat und auch die schöne Musik, die ich ja vielleicht nächstes Mal auch im Podcast mal einspielen kann. Das ist einfach ein Erlebnis. Und wer es nicht gespielt hat, also der weiß auch nicht, wie toll VR eigentlich sein kann. Also Virtual Tennis auf dem Virtual Boy. Mario Tennis auf dem Virtual Boy. Ist das einfach ein Port von der Gameboy-Version oder? Ja, mehr oder weniger. Also es ist vom Spielen her ziemlich wie dieses normale Tennis auf dem Gameboy. Mhm. Aber halt die Grafik ist besser und halt logischerweise 3D. Coole Sache. Und die Musik ist auch 3D. Und in 256 Farben oder? In zwei Farben. In zwei Farben, rot und schwarz. Okay, ja, das klingt ja hot. Dann alle mal rauf zum nächsten Saturn und sich einen neuen Virtual Boy holen. Richtig. Heißer Scheiß. Icy Ice. Ja. Damit eisen wir auf den Podcast, oder? Jo. Ja. Jo, jo. Der gehört geeist. Dann sehen wir uns in der nächsten Dimension. Icy Ice. Heißer Scheiß. Warten wir es mal kurz einfach ab. Ja. Geht sicherlich nur so 40 Sekunden oder so. Oh nein, schöne Piste. Ja, toll. Nächstes Mal muss der Stecker raus. Ist das, wenn man auf Kalender klickt oder wo ist das? Nur auf Inspirational Photos. Nee, das heißt Inspirational Photos. Ah, okay. Das ist wundervoll. Ah. Es gibt 200 ja, von den Dingern. Sister Who vor dem Lincoln Memorial finde ich gut. Oder ist es das? Ich habe gerade eins gefunden, wo Sister Who Ski läuft. So, jetzt machen wir aber gleich weiter, wenn die Aufnahme weitergeht. Ja, stimmt. Sorry. Das müsste jetzt jederzeit aufhören. Vielleicht. Mal gucken, wie sehr mein Vater heute ausdauernd ist. Sister Who. Schreib doch kurz zurück, ich kann gerade nicht. Ja, wie soll ich denn das denn schreiben? Mit Post? Ja, mit der Rabenpost. Der hat doch kein Smartphone oder so. Das ist doch mein Vater. Das ist doch ein Vater, der hat doch kein Smartphone. Es ist mein Vater, er hat kein Smartphone. Ah, sag mal. Junge, Junge. Ich will auch dringend mit dir reden. Vielleicht ist was passiert, geh besser ran. Nein, das kann ich jetzt nicht on air machen. Wenn es schlechte News gibt, dann rufe ich ihn lieber später zurück. Alter. Jetzt ist aus. Nee. Hab Bäcker leider nicht ausgeschleust. Oh Mann. Party? Nicht jetzt. Was glaubt ihr, wie groß eure Wohnung ist? Jetzt ist vorbei. Ja, die ist halt sehr groß mittlerweile. Sind gewachsen. Okay.